Hallo bei den Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Könnt ihr mich hören? Was geht also? Wir hören dich gut. Du So, hörst über mich? was wollen wir heute nochmal sprechen? Ich habe irgendwie, war ja nichts los, oder? Nee, ich Nee, glaube gar auch. Nichts weiter von Belang. nichts. Ja, ja. Das Schweigen der Affen. Oder sowas Das hier. Schweigen der Affen. G20-Gipfel könnte eventuell sein, wenn wir darüber mal reden. Wenn es sein muss. Reiß ab, das Pflaster. Dann machen wir das nochmal. Ja, Solanum, magst du mal erzählen, du alter Hamburger? Ja, hier brennt halt die Hütte, ne? Wobei mittlerweile, keine Ahnung. Um ganz ehrlich zu sein, ich war heute noch nicht viel um die Blöcke gezogen. Aber ja, war ordentlich Demonstrationen und so weiter wegen dem G20-Kram. Und es war weitgehend friedlich und keine besonderen Ereignisse. Lügenaffen, Lügenaffen. Komm, jetzt erzähl doch mal, ja? Hast du dich einer Wir bringen Raider-Gruppe angeschlossen oder bist du zu Brotherhood of Steel gegangen? euch die Nachrichten so, wie wir sie gerne hätten. Ja, ich fand. Ja, nee, war halt, also ich habe mich da eigentlich größtenteils rausgehalten, bis dann jetzt vorgestern, also der siebte. Der zweite Tag, das war nachdem am ersten Tag diese Welcome to Hell-Demonstration schon so vollkommen außer Rand und Band geraten war, mit Autoanzündungen ohne Ende. Und dann wollte ich mir jetzt diesen G20 Entern die Demo angucken. Und die sollte hier um 20 Uhr oder halb acht, acht sollte die hier an der Reeperbahn losgehen. Und dann war ich da halt schon eine Stunde vorher und habe mir den Kram halt angeguckt. Und haben ein paar, da gibt es eine Straße, die geht runter zur Hafenstraße an der Kreuzung. Und die haben einen Haufen Protestanten, haben die mit einem Sitzprotest besetzt. Die Polizeieinsatzwagen konnten nicht durch. Und eine halbe, dreiviertel Stunde später kam dann vom Hafen her, um diese Straße aufzuräumen, ein Haufen Polizisten, um praktisch diesen Sitzprotest aufzulösen. Ja. Aus dem dann Also. hilfreicherweise Flaschen auf die Polizisten geworfen wurden und dann haben die einfach die Wasserwerfer angemacht und so haben die einmal da freigeräumt und sind dann mit den Wasserwerfern die gesamte Reeperbahn einmal runtergefahren. Das ist alles falsch verstanden worden. Weißt du, die G20-Kritiker wollten den Polizisten Erfrischungsgetränke reichen, aber die Polizei hat denen dann klar gemacht, wir haben bereits genug Wasser zum Trinken. Ja, jetzt Ja, das. frei für die Polizei. Also das Bild, was man jetzt sieht, die hatten da halt ein paar Mülleimer hingeschmissen auch und Zeug drauf angezündet und so weiter, wie das halt so läuft. Danach ging es halt die ganze Reeperbahn runter. Da habe ich noch ein bisschen, also ich war halt da mit Fotoapparat und habe Bilder gemacht und zwischendurch auch ein bisschen mit dem Handy. Das Polizeiaufgebot an dieser Kreuzung war halt relativ krass, weil das ging in Richtung Hauptbahnhof, Polizeiautos so weit du gucken konntest, weil Stoßstange an Stoßstange. Haben die damit auch Und Bereiche abgesperrt? Nicht mit den Autos, nee. Mhm. Die haben dann kamen halt Polizisten auf die Kreuzung und haben praktisch haben praktisch einen Korridor auf der Straße mit Polizisten abgesperrt, sodass da deren eigene Einsatzfahrzeuge durchfahren konnten. Und ansonsten lief da aber erstmal nicht so groß ab. Also da war dann erstmal eine Stunde oder so Ruhe, bin ich halt rumgelatscht und habe so ein bisschen halt Fotos hier und da gemacht. Bin von einem, als ich so ein Foto von einem Anti-Putin, Anti-Trump Poster gemacht habe, hat mich ein Russe angesprochen. Und dann so, ah, Putin ist der Beste. Und mit dem habe ich mich dann so 10 Minuten unterhalten. Der war relativ lustig drauf. Der war auch schon am Vortag auf den Demos gewesen. Dann habe ich halt jetzt von Leuten hier vom Kanal gehört, über Twitter, dass an der Schanze was abgeht und bin dann halt zur Schanze gegangen. Das ist so ein knapper Kilometer zu Fuß. Und der gesamte Weg bis dahin war an der Straße wieder an Stoßstange mit Polizisten besetzt. Der Weg zum Schanzenviertel an sich war abgesperrt und ich bin halt durch so eine kleinere Nebenstraße dahin und also die Bilder hier sind jetzt noch von der Reeperbahn, weil da sind so ein paar Protester, sind halt im Rückwärtsgang immer, haben Mülleimer hingeschmissen und versucht, die anzuzünden. Und dann kam wieder ein Wasserwerferstoß. Ja, das hier, da habe ich den Russen getroffen an dem Bild. Aber auf jeden Fall an der Schanze bin ich dann im Prinzip da rausgekommen, wo die Demonstranten die großen Backsteine die großen Steine halt aus dem Pflaster zerschlagen haben und um sie als Wurfgeschosse zu benutzen. Und da ist dann meine Position auch 5 bis 10 Minuten später gerusht worden von dem Polizisten. Und da wurde ich ein bisschen geknüppelt. Befriedet. Du wurdest befriedet. Na gut, nicht wirklich. Knüppel hat er nicht benutzt. Er hat mich umgecheckt und dann auf, getreten. Also ja. Der Knüppel wurde nicht gezogen. Es war alles regelrecht quasi. Die Polizisten haben sich dann halt wieder zurückgezogen. Die Demonstranten hatten da praktisch mit Feuer Barrikaden gemacht, sodass die Polizisten halt nicht zu nah ran konnten, ohne Verletzungsgefahr zu machen. Und dann haben sich halt die Protester davor weit genug davor gestellt, dass die Wasserwerfer die Feuer nicht ausmachen konnten. Das hier ist jetzt das erste Bild, was von der Schanze ist. Das ist mein Held, der Kerl mit dem Fahrrad. Ey. Der hatte da sein, keine Ahnung, der muss auf dem Heimweg gewesen sein und voll eine Ladung vom Wasserwerfer abgekriegt haben und dann hatte er keinen Bock mehr. Der ist da einfach nur auf- und abspaziert mit dem Fahrrad und Spiegel Online hat über den irgendwas geschrieben. Der hat sich wohl über die Protester lustig gemacht, so als die Sachen auf die Polizisten geworfen haben, so, du wirst wie ein Mädchen oder sowas. der war die ganze Zeit, wo ich da war, war der Typ da mitten auf der Straße und immer vor den Wasserwerfern. Und den hat es einfach gar nicht gebockt. Der war echt krass. Da bin ich halt, also hier wow. Filme ich jetzt aus der Straße Schulterblatt raus. Ist das Qualm? Das ist Wasserdampf und Feuerrauch. Also hat es in der Nähe gebrannt oder haben die das dann gelöscht oder wie oder was? Ich glaube, der steht gerade auf dem gelöschten Feuer, aber das haben die danach wieder angezündet. Das sind ja echt apokalyptische Eindrücke hier. Ja. Das ist jetzt aus der Straße raus fotografiert, wo halt der Butni ausgeraubt wurde, wo der Rewe ausgeraubt wurde, wo ein Haufen Schaufensterscheiben ansonsten noch eingeschlagen wurden und wo auch die Sparkasse ausgeraubt wurde. Hier, was man erkennt das vielleicht nicht, aber in der Mitte, das ist ein Mülleimer. Die Fehde der Abfallunternehmen und der Antifa ist lang und sitzt sehr tief. Und niemand weiß wirklich, was da die Geschichte ist. keine Ahnung, die brauchen halt immer irgendwas, was lange schön schmort und brennt, um die Brandherde da am Laufen zu halten. Brennender Abfall, super. Früher haben sie wohl Telefonzellen benutzt dafür. Aha. Aber ja, habe ich mir sagen lassen. Wo stehen heutzutage noch Telefonzellen? Ja, und ich war dann halt auf so ein, an einem Gebäude war ein Baugerüst. Da bin ich halt drauf geklettert und habe dann halt so aus Höhe vom dritten, vierten, zweiten Stock, je nachdem, wo ich gerade war, habe ich so ein bisschen Fotos gemacht. Da sind sie, die Polizei hat dann versucht, von der anderen Seite reinzukommen, nämlich von der Seitenstraße ins Schulterblatt. Und die sind mehrmals reingekommen und wieder zurückgegangen, reingekommen und wieder zurückgegangen. Da hat sich lange Zeit nicht wirklich was getan. Das war so ein Hin und Zurück. Ja, jetzt sieht man was denn? Aber genau bei diesem Hin und Zurück sieht man das perfide Vorgehen der Polizei. Man will nämlich die Demonstranten hier, was alles V-Männer von der Polizei sind, will man denen freie Hand lassen, um dem Protest einen schlechten Namen zu geben. Das waren alles V-Männer, die da waren. Deswegen ist die Polizei vor und zurück, hat nicht eingegriffen. Das sollte nur dazu dienen, die Proteste gegen den G20-Gipfel zu delegitimieren. Ja, Ralf ist gut. Ja. Also, ich wollte fragen, weil ich sehe da jetzt zum Beispiel auch vermummte Gestalten in schwarzer Kleidung und ich weiß nicht, ich vermute mal eventuell, dass sie vielleicht zum Schwarzblock gehört haben. Wie war denn das eigentlich da bei den Demonstrierenden und dieses Verhältnis? Hast du da den Eindruck gehabt, dass da auch diese Unvermummten, die eigentlich ja als friedliche Demonstranten da mitgelaufen sind und so weiter, dass die da so ein bisschen mitgezogen wurden? Auch durch die Polizei? Also, die Polizei, du hast ja gesagt, das war so ein Hin und Her. Nicht jeder, der Steine und Flaschen auf die Polizei geworfen hat, war vermummt. Ja. Und ich weiß nicht, Hamburg ist halt ein bisschen hart drauf, was sowas angeht. Als die Polizisten die Reeperbahn langgespült haben, war halt einfach von den Zivilisten, die da am Wegesrand standen praktisch, die haben mitgesungen, als halt die Protestanten angefangen haben mit Haut ab, haut ab, haut ab. Mhm. Ja, das ist halt, keine Ahnung, das ist so ein bisschen... nicht sehr autoritätshörig, würde ich sagen. Ja. Hamburg hat eine Tradition mit Protesten, ja. Also ich habe da Fotos gemacht ohne so einen Pressehelm. Das hat ja, man schon keine mit Schicker. So ein Brauch auch noch irgendwann. Ja, die, war, die waren größtenteils am Feuer fotografieren, die Journalisten. Hatte ich immer das Gefühl. Es war immer, wenn irgendwo ein Feuer war und eine Mülltonne brannte, waren da 5 Journalisten drum. Boah. Das war super. Wie Schmeißfliegen, ne? Ja, und ich bin dann halt, als die Polizisten haben es dann halt nicht ordentlich geschafft, seitlich rein. Und dann bin ich irgendwann von dem Gerüst runter und das Schulterblatt lang und habe halt ein paar Fotos noch von dem Butni gemacht. Aber warte mal, du warst auf einem Baugerüst? Ja, genau das. Aber du hast ja nicht zufällig deine Freundin getackert, oder? Nee. Also, da war ich schon zu Hause. Ach so, okay. Glaube ich. Also könnte auch direkt neben mir passiert sein und ich habe es nicht gemerkt. Also nur mal als Zusatzinfo, es kreiste halt eben das Video in sozialen Medien, wo dann halt Leute vielleicht animiert von den Flammen oder vom Chaos erregt, keine Ahnung, sich da körperlich liebten auf einem Baugerüst, ja, in aller Öffentlichkeit. Ja. Also ich finde das ganz schön eigentlich. Germany, stay classy. Weimarer Zustände! Ja! Ja, da so. Sieht man die Journalisten. Das Feuer ist halt romantisch. Ja, Foto ist halt am geilsten, wenn hinter dem Feuer was passiert, aber du das Feuer noch im Bild hast. Deswegen stehen die da. Alle. Ist halt, wie gesagt, Antifa Candlelight Dinner, dann so mit brennender Mülltonne. Naja. Aber es ist schon hart, wenn er so, keine Ahnung, an 10 Leute stehen, alle knipsen. Nur vor so der Rewe direkt daneben. Ach, den Rewe, ernsthaft, der ist direkt daneben. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, doch, das ist der. Ich erkenne die Fenster von den anderen Bildern. Ja, die haben halt bei beiden Fenster eingeschmissen und den gesamten Kram rausgeholt. Den Kram aus dem Butni haben sie dann rausgezogen, auf die Straße geschmissen und angezündet. Weil es ja eine Drogerie ist, nicht so Lebensmittel- und alkoholmäßig viel. Haben sie die Drogerie mit Artikel verteilt, wie das so schön geheißen hat. Richtig, genau. Sie haben die Läden geöffnet und die Lebensmittel verteilt. Ja, genau. Wie das ein Journalist von Vice Germany und von Zeit Online haben sie es, glaube ich, auch so geschrieben. Ja, ganz genau. Und der Journalist hat mittlerweile seinen Account auf privat gestellt. Ja. Ach, wirklich? Ja, natürlich. Und wenn du nicht wolltest, Account, dass jemand bei dir einbricht in deinem Laden, konntest du dir so eine tolle Plakette kaufen und sagen, hier, wir sind auch gegen die G20, bitte genau. Nicht einbrechen. Ja. Ach. Ja. Aber dieser Putney, ist das dann wirklich eine Kette auch? Oder? Ja, das ist aber sowas wie Rossmann. Ah, okay. Weil ich meine, bei einer Kette kann ich ja noch halbwegs das irgendwie verstehen, so Linke, die dann gegen Großunternehmen gehen oder so. Aber wenn es dann so ein kleiner Toto-Lotto-Laden ist, der halt, keine Ahnung, Stifte, Lotterie, Scheine halt, und Kippen verkauft. Das ist halt so eine Drogeriekette, die es größtenteils nur in Hamburg gibt, glaube ich. Also ich kenne die von nirgendwo sonst. Ah, okay. Mhm. Kulinarische portugiesische Spezialitäten. Das ist noch alles heil. Naja, die haben ja auch haben die nicht eine Antifa-Flagge drin oder sowas? Da gab es dann, ich weiß nicht mehr, welcher Artikel das war, ob der von der Welt war, wo halt drin stand, dass die Besitzer von den Geschäften an der Straße, dass die halt auch erpresst worden wären. So, okay, hier, du zahlst jetzt ein 20 und hängst von uns ein Plakat auf, dann passiert deinem Geschäft nichts ungefähr. Ja, genau, das meinte ich, ja. Ja. Ablassbriefe für Linke. Ja, das ist normale friedliche demokratische Zustände halt. Da merkt ihr, dass wieder ein Feuer dabei in der Nähe war. Es ist nicht zu sehen, aber ihr seht die Effekte. Die Rauchentwicklung? Nee, die Journalisten. Sie hier unten brauchen so. Feuer wahrscheinlich. Sie da unten total gechillt, so, schon das nur das Feuer heute. Okay, schnell Bild machen. Ja. Ah, und das habe ich noch so ein bisschen auf dem Rückweg gemacht. Das hat mich so gestört, ja, dass so viele Journalisten gesagt haben, komm, stellt euch mal da vors Feuer, damit wir Bilder machen können. Und dann quasi diesen Linken dann schön die Gelegenheit gegeben haben, sich zu profilieren. Ja, genau deswegen habe ich das Bild auch genommen. Weil das war halt irgendwie, die haben auch so ein bisschen Anweisungen gegeben, so hier noch ein bisschen nach links, du noch ein bisschen nach rechts. Das ist halt, keine Ahnung. Das ist natürlich der Sache auch überhaupt nicht zuträglich, ne, dass man das dann so inszeniert. Ja. Ja, das finde ich, das war schön. Das lag auf dem Rückweg auf dem Boden. Fotografiert. Ja. Wäre es grammatisch nicht korrekt zu sagen, lest, Marx, ihr Opfer? Nein, deswegen lache ich. Falsch. Das ist schon grammatikalisch vollkommen korrekt, was da steht. liest, Marx. Ja. Es fehlt noch ein Fragezeichen am Ende, oder? Liest Marx ihr Opfer? Ja, aber auf jeden Fall die eigentliche Demo, das habe ich dann später gelesen, da war wohl der Demo-Veranstalter plötzlich nicht mehr aufgetaucht, weil die sollte ja da losgehen, wo ich am Anfang war. Ja. Und ja, was noch war, die Antifa-Sprechgesänge waren, glaube ich, spanisch. Mit, so einem, mit die ganze Zeit, Antikapitalista. Das ist italienisch. Das stammt aus Italien. Ah, okay. Ja, dann war das rufen noch sie aus, immer. Also das rufen auch die Deutschen. Noch aus der Zeit von Franco. Franco aus Spanien. Quatsch, aus Mussolinische Zeit, meine ich. Ja, wo die Opposition sich in die Berge zurückgezogen hat. Also die echten Faschisten. Die Italiener. Ja, ja. Zu den Zeiten, als es noch gescheite Faschisten gab. Ja, und keine Ahnung. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Und ich bin halt nur mit ein paar Blessuren und einem blutigen Knie davon gekommen. Insofern war ich ganz zufrieden. Was allerdings dann noch letzte Nacht passiert ist, das ist das direkt unter meinem Küchenfenster, weil ich hatte um 2 Uhr nachts noch Hunger bekommen und habe mir ein Spiegelei reingehauen in die Pfanne. Und während ich halt das in der Pfanne drehen war, ging halt vom Fenster die Hölle los. Und das waren angeblich Nazis, die sich mit Antifa gekloppt haben. Weil angeblich die Nazis das Hafenviertel stürmen wollen oder so. Und da gab es ja richtig. Die haben halt, die Straße sah heute Morgen aus wie ein Schlachtfeld. Überall zerbrochene Flaschen, Steine, die halt aus dem Boden gerissen wurden und so weiter. Ich nehme an, das waren irgendwelche Identitären oder sowas. Die haben, die haben ihre Knüppel dann in der Einfahrt geschmissen, hier 10 Meter weiter und sind abgehauen. Und war ich noch schwer versucht, einen von den Polizisten, die da die Polizeiabsperrung gemacht haben, zu ohrfeigen, weil der mich nicht durchlassen wollte, so durch eine Sperre, die 10 Meter vor meinem Haus weg ist. Und ich wollte nur nach Hause. Also warst du der Typ mit dem Schild, ich gehe nur zu Edeka. Ja, nee, so, aber so von denen gibt es halt viele und dementsprechend schlecht ist die Stimmung in Hamburg, was die Proteste angeht auch. Alerta, Alerta, Antifaschista, Alerta, Alerta. Glaubt ihr, man könnte damit Geld verdienen, wenn man einfach so ein Camp machen würde, wo man die Leute reinsteckt und die können sich da bekämpfen? Da tust du einfach so jeden einladen, der möchte, und dann ist es so ein Fight Club für jeden, der halt will. Ja, aber natürlich. Es wäre nicht legal. Frei, aber kannst du aufs Tor schreiben. Es wäre nicht legal, aber es wäre garantiert lukrativ, wenn du es machen kannst. Du zahlst eigentlich für nichts weiter als für so ein kleines Medikit mit ein bisschen Wasser und Verpflegung so während der Zeit, in der du dich da mit Leuten prügelst, ja. Und hat eigene die APPD das mal in ihrem Wahlprogramm stehen, dass sie einen Gewaltpark aufmachen wollen? Die wollten Deutschland in 3 Zonen aufteilen. Einmal da, wo die Spießer leben, einmal da, wo die Leute leben, die von den Spießern durchgefüttert werden, und den Gewaltpark. Alter, Gewaltpark. Ich mag die APPD manchmal. Manchmal mag ich die echt. Ja, aber auf jeden Fall, da war halt diese Straßenschlägerei und das war sehr interessant anzugucken. Also einmal, ich glaube, ich habe eine Anwohnerin gesehen, die einen Blumentopf nach den Antifas geworfen hat. Und dann bestand halt der größte Teil dieses Straßenkampfs halt daraus, dass die eine Seite alle zusammen halt nach vorne gerannt sind, so praktisch Ellbogen an Ellbogen und ja geschrien haben. Dann ist die andere Seite hat sich zurückgezogen, hat sich kurz eine Minute berappelt und dann sind die nach vorne gelaufen, dann hat sich die Seite wieder zurückgezogen und so hat die Straße praktisch die ganze Zeit den Besitzer gewechselt. Ja, toll. War ganz unterhaltsam. Aber hat mich ein bisschen genervt, dass die unsere Pflastersteine rausgerissen haben und zerschlagen haben. Solanum, konntest du eigentlich ab einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr unterscheiden, wer jetzt Nazi und wer jetzt Antifa ist? Ach, das unterscheidest du immer noch ganz gut. Die Nazis sind normalerweise ein bisschen bulliger und die Antifa tragen alle ganz schwarz. Ah, okay. Verstehe, gut zu wissen. Also da waren tatsächlich auch Nazis da, ja. Ja, angeblich, keine Ahnung, was das für Typen waren. Es kann auch sein, dass das einfach irgendwelche waren, die von den Antifa angepöbelt wurden und sich dann gewehrt haben, was weiß ich. Das ist halt das Problem, wenn man jeden Nazi nennt. Man weiß nie, ob es wirklich Nazis waren. Aber also wenn wir schon sagen, dass das keine richtigen Antifas waren, dann können wir auch sagen, dass es keine richtigen Nazis waren, ja. Nazis würden sowas nie machen. Redet ihr über Lawrence Sazon? Ja, das war auch noch eine interessante Sache. Ich war ja eigentlich losgegangen, weil ich gehofft hatte, mal auf Tim Pool oder auf Lauren Southern, wobei ich wusste ja nicht, dass die überhaupt da ist. Ich hatte größtenteils mal Lust, den Tim Pool zu treffen. Aber die waren am Tag vorher, hatten die schon was erlebt bei dieser Welcome to Hell-Demo. Nämlich waren die da von einem Journalisten, der, glaube ich, soweit ich weiß, auch in der Zeit veröffentlicht wird. Sören Kohlhuber. Sören. Hure Sören. Ja, Sören. Das ist schon ein bisschen, also der Antifa-Journalist Sören. Das ist schon ein bisschen komisch. Das ist geil, oder? Dann heißt der Sören, ja. Auf jeden Fall, der hat halt ein Foto gemacht von der Lauren Southern, wo Tim Pool und noch, ich glaube, zwei weitere Amerikaner, also Tim Pools Partner da, Journalistenpartner, und noch ein amerikanischer oder internationaler oder Engländer oder sowas war der, und ein deutscher Journalist waren da drauf. Und dieses Foto hat er halt direkt mit dem Handy abfotografiert von seiner Digitalkamera. Und an die Antifa geschickt und gesagt, hier, das sind Identitäre, die sind mit Lauren Southern unterwegs. Und dann, das war halt offiziell bei Twitter. Und die haben dann, die Antifa hat dann halt nachgefragt, sind das wirklich Faschisten? Kannst du das bestätigen? Und der dann, ja, das sind Faschisten. Hm. Und dann sind halt, also Tim Pool und Lauren Southern sind wohl verletzungsfrei rausgekommen, auch wenn die wurden wohl richtig gejagt mit Live-Ticker, wo Lauren Southern sich gerade aufhält, online, von Leuten, die das halt der Antifa gemeldet haben. Und der Partner von Tim Pool ist verprügelt worden, der deutsche Journalist ist verprügelt worden und der amerikanische, vollkommen mit überhaupt nichts zu tun habende Typ ist auch verprügelt worden. Das ist die Kehrseite davon, wenn man berühmt ist als Journalist, hat man halt ein Problem bei solchen Sachen. Ja, das ist wirklich hilfreich. Ihr hattet ja jetzt auch irgendwie vorhin in die Gruppe gepostet, diesen YouTube-Kanal, für den dieser deutsche Journalist da irgendwie arbeitet, und der erscheint mir, kommt mir auf jeden Fall auch ein bisschen komisch vor, sagen wir es mal so. Also irgendwelche Deutschland-Fahnen und Russland-Fahnen in so einem Herzchen, irgendwie so ein Kram. Mm. Also, na, dann ist ja okay. Ja, weiß ich nicht, ob das alles so objektiver Journalismus da ist, was da, oder einfach nur irgendwie so ein Journalist, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, keine Ahnung. Ja. Komm, im Internetzeitalter kann man Journalismus ist ein inflationär gebrauchter Begriff. Also, Ja, und die komische Lauren Southern, dass sie da unbedingt mit ihrem... Die ist ja ein bisschen Identität drauf, insofern trifft das auf die am ehesten zu, aber auf den Bruder überhaupt nicht. Wow, ey, du Roboter. Du Roboter haut. Ja, jedenfalls. Dein Robotism zeigt sich mal wieder, ja, also... Ja, also auch halt, dass sie da unbedingt meinten, sie muss mit diesem Phalanx-Europa-T-Shirt da irgendwie auflaufen, ne? Ja. Und dann hinterher erzählt so, ja, bisher haben mich die Leute ja nur so ein bisschen blöd angeguckt und irgendwas gesagt oder so. Ja, bisher. Oh Mensch. Ja, aber die Frau erscheint doch nicht einfach so auf dem Wagen. Die erscheint da doch nicht einfach so. Ach, die jetzt. Ja, doch, die ist gestolpert und da hochgefallen. Einfach so gespawnt einfach. Blub. Ja, plopp. Dann Teamkill. Ja, es gibt halt es gibt halt sicherlich auch ein paar manisch-depressive in Hamburg, habe ich mir zu dem Bild gedacht. Ja, jetzt als als Beamte die Frau bemerkten, zogen sie Pfefferspray und zielten. Ist das jetzt in empörtem Ton zu lesen? Weil ich finde das eigentlich vollkommen verständlich. Ja. Also ich sag halt, mal, also du hast nichts auf dem Polizeifahrzeug zu suchen, das eventuell als Trainer von irgendwelchen Masten fungiert oder als Sperre oder als Sammelpunkt oder als weiß der Teufel was, ja. Du hast doch nichts auf Privatwagen zu verlieren, zu suchen. Das da auch, ich würde, wenn jemand sich, weiß ich nicht, da kann die noch so einen hübschen Arsch haben wie die Frau da, ja, aber wenn die sich auf meinen Lupo stellen, ja, dann kriegen die auch eine Ladung Pfefferspray ab. Ja, ja, aber das dann ist ja eine Frau. Leute, das ist eine Frau, hallo? Ja, eben. Ja. Ich finde da Pfefferspray noch human. Ja, da bin ich ganz für Gleichberechtigung, wer es mit der Polizei anlegt und sowas Dummes macht. Muss halt damit leben, dass er zumindest vom Auto entfernt wird. Nee, das ist Repression. Das ist schlimmer wie in Nordkorea. Wir leben in einem oppressiven Staat und die sollten alle mal ihre Privilegien überprüfen. Vor allem ist das Seltsame ja eigentlich, dass sie ja gesprüht wird und dann auf dem Wagen stehen bleibt. Ich würde, wenn ich da schon drauf spawne, auf dem Ding aus irgendeinem Grund, ja, so schnell wie möglich davon rumfallen. Muss ja erstmal warten, bis sich so eine Traube Journalisten angesammelt hat, damit die alle Bilder von ihm machen können. Weil sonst hast du nicht einen Tiananmen Square-Effekt, ja? Weißt du, wo die Leute dich hochhypen können als Heldin. Wir als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen, ja, haben gewisse Sympathien für solche Aktionen, aber bitte noch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Püsseldorf oder Blankenese? Also da gibt es auch bei uns großes Unverständnis, dass man im Schanzenviertel die eigenen Geschäfte zerlegt. Die Geschäfte, wo wir selbst mal mit der Wohnung auch einkaufen. Ja, die Revolution. Self-awareness not found. Ja. Ich meine, die Revolution soll ja global stattfinden und wir wollen ja Kapitalismus abschaffen, aber warum müssen die direkt hier anfangen? Aber bitte nicht in der roten Flora. Ja, also ja, ich mein, nicht in meiner Straße, bitte ja. Woanders, Assis. So. Ja, wisst ihr was? So, ja, lass uns. Der tollste Spruch, finde ich, ist der, wo er sagt, das ist da, wo wir einkaufen. Er ist Kapitalist. Ja, da guck mal, steht er da mit seiner alten Gucci-Kappe und seiner Armani-Brille, ne? Ja, ja. Nee, aber ich finde es auch sehr lustig irgendwo, keine Ahnung. Ja, Revolution, ja, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür, weil die macht ja Dreck. Ne? Genau. Ist doch großes Unverständnis, ja? Ja. Das ist halt irgendwie, wenn du schon so lange in diesem Denken drin bist, dass du da irgendwie nicht mitbekommst, dass es auch dich treffen kann, ne? Ja, solange es die anderen trifft, ist ja okay. Ja, ja. Nee, der Typ ist ja immer noch für Krawalle. Das ist ja das Ding. Der Typ ist immer noch für Krawalle. Aber solange sie nicht bei ihm passieren, ist gut. Ja, das ist ja einer der großen Wendehälse des Wochenendes. Ja. Vorher von der Sinnhaftigkeit linken militanten Protests jammern und hinterher sich ja, wundern, wenn um seine rote Flora herum alles in Flammen aufgeht. Das sehen wir gleich. Erstmal, also wir hatten ihn letzte Woche schon, das war der Herr, der sich schützend vor links unten in die Media gestellt hat. Ja. Also grundsätzlich will ich erstmal sagen, die Parole Welcome to Hell hat einen Doppelsinn. Und zwar zum einen, der G20 sorgt für höllische Verhältnisse in dieser Welt. Ist für, ich habe es schon deutlich gesagt, für Krieg, Hunger und für Tod verantwortlich. Insofern sind es höllische Verhältnisse und deswegen wollen wir, und zwar im übertragenen Sinne und im politischen Sinne, den G20 hier die Hölle heiß machen. Und das ist ein politischer Kampfbegriff so, und das darf man aber nicht verwechseln damit, dass die Demonstration als einziges Ziel hat, hier Konfrontation und Konflikte zu suchen. Ja, wir sagen, dass es politisch notwendig ist, in der Auseinandersetzung auch bewusst Regeln zu überstreiten, dass es notwendig sein kann, auch mit Widerstand des militanten Protestes politische Kampagnen zu führen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir Gewalt als Selbstzweck betreiben und dass unsere politischen Demonstrationen und Kundgebungen als bloßer Vorwand dazu gelten, hier irgendwelche Konfrontationen zu suchen. Das ist eine Denunzierung politischen Protestes und ich glaube auch, dass eigentlich mindestens die Polizei und auch die Politik, die es wissen sollte, weiß, dass das eine völlige Überhöhung und Stigmatisierung von Protestformen ist, mit denen diese Republik schon seit über 40 Jahren lebt. Und ich glaube, ein bisschen mehr Gelassenheit würde allen Beteiligten gut anstehen, auch für heute Abend. Das war vorher. Also Gewalt ist ja, nicht also okay, wenn mehr passiert, aber wenn man den Kapitalismus überwerfen will, dann ist sie in Ordnung, ja? Jetzt kommt gleich nachher, oder? Und vor allen Dingen, es ist kein Selbstzweck, das finde ich auch gut, ne? Das ist alles kein Selbstzweck, sondern das hat alles Hand und Fuß, so. Jedes Häufchen Müll, was ich anstecke, ist ja nicht einfach nur so, damit das brennt, sondern es ist... Es ist Mittel zum Zweck, es ist alles Widerstand gegen den bösen patriarchalen Kapitalismus. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der mit militant meint, das Schulterblatt anzünden. Ja. Ja, da wurde doch auch von einem Pflegedienst, von einem alten Pflegedienst, wurden auch die Geschäftsautos angezündet. Und ich mir denke, das ist so eine kleine gammelige Firma, die drei Wagen hat. Und dann zündest du da ein Punto an? Das ist ein Gammelauto und dann nennst du das hier Kampf gegen das globale Kapital oder was? Du ziehst solcher Beispiele. Da wurden Krankenwagen aufgehalten und beschädigt. Da wurde von einer alten Dame das Auto, was so ihr einziges Fortbewegungsmittel war, wurde komplett abgefackelt, ja, und sie war ja im Tierschutzverein, fuhr auch nachts raus, um da irgendwelchen Leuten zu helfen und alles sind so Sachen, so, ja, Kollateralschäden vielleicht, aber ich weiß nicht, das kann man trotzdem nicht in Kauf nehmen, verstehst du? Ja, ich weiß, wenn es jetzt noch so wäre, dass du tatsächlich die Kolonne mit irgendeinem Präsidenten aufhalten würdest, weil du jetzt speziell an der einen Wegkreuzung irgendwie was anzündest oder so, dann würde ich noch irgendwo sehen können, okay, das hatte einen Plan, eine Idee, irgendwas, aber du läufst einfach nur random durch eine Straße und schmeißt dann dein bengalisches Feuer in ein Auto rein und denkst dir so, nice, Alter. Also wenn hier jetzt irgendwelche von der Antifa zuhören sollten, also wenn ihr wirklich vorhabt, die Welt zu verbessern... Dann brennt euer eigenes Auto ab! Nein, wenn ihr wirklich vorhabt, den Kapitalismus loszuwerden, ja, dann gebt doch was Besseres. Schlag doch was Besseres vor, mach doch ganz, was, anstatt was ganz zu verbessern. Ganz ehrlich, wenn ihr das macht, Leute, seid doch mal ein bisschen schlauer. Ihr kauft euch irgendwo eine Dreckskarre für 50 Euro bei eBay, parkt die eine Woche vorher da an der Straße, geht dann dahin... Fahrt die auf die Mitte der Straße und zündet sie an, dann habt ihr die Straße mit einem brennenden Auto gesperrt. Das ist doch viel intelligenter, als irgendwelche Autos am Straßenrand aufzustellen. Oder Leute, wie wäre es, wenn ihr eine richtig gute Ausbildung habt, irgendwie selbst Risiken eingeht, genug Geld zusammenkriegt, ein Business aufmacht und dann andere Leute einfach aus dem Geschäft zwängt, weil ihr so gute Preise habt. Und genau, dann müsst ihr auch nicht drei Autos auf einmal abfackeln. Ja, genau. Um mal den Tauber zu zitieren. Nee, was auch halt so blöd ist an der Geschichte, ich hatte da noch so ein Gespräch auf Twitter und habe mich natürlich auch drüber beschwert, habe halt gesagt, wer von Papas und Mamas die Autos anzündet, ist ein riesen Arschloch. Und da gibt es ja echt Leute, die dann noch gesagt haben, so, ja, die Autos sind ja alle versichert. Und jetzt nochmal zur Info, selbst bei Vollkasko haften Versicherungen nicht bei solchen Schäden, ja. Also bleiben die Leute, denen die Autos abgefackelt wurden, komplett auf diesen Kosten sitzen. Ja, also nochmal danke dafür. Die Argumentation irgendwie, wenn ich mindestens Teilkasko hat, sollte eh kein Auto fahren. Von Alter, zu hören, ey. Genau, habe ich auch gemacht bei meinem Lupo. Also ich würde sagen, die Buddhisten, die sind da viel weiter, wenn es um so Proteste geht, ne? Die zünden sich selbst an. Ganz ehrlich, ja. das könnte ich noch verstehen. Das ist ein Problem. Das ist auf jeden Fall auch top gegen das Kapital, weil es schon mal ein Konsument weniger dann. Ja. Es ist halt eine richtig gute Form von Protest, ja. Die haben es einfach wirklich zusammengeführt, weil es einfach 1+1 zusammengezählt, so Sachen anzünden ist gut. Kapitalismus ist schlecht. Ich bin ein Erzeugnis von Kapitalismus. Mich anzünden ist gut. Ab geht's. Wir müssen die Flamme werden. Ich finde das vor allem auch lustig, wie skeptisch hier der Typ die ganze Zeit guckt, wie wir hier reden. Außerdem jetzt in dem Spruch, der schon eingeblendet ist, aus dem es ist kein Selbstzweck, ist hier jetzt schon ein, wir haben den Eindruck gehabt, dass sich hier etwas verselbstständigt hat. Also ich möchte dazu nochmal sagen, sein Gesichtsausdruck ist gerade der von einem Fußballtrainer, der rechtfertigen muss, warum seine Mannschaft so richtig übel verloren hat. Ja. Hören wir noch mal, warum. Das ist, sind wir schon beim Wir haben den Eindruck gehabt, dass sich hier etwas verselbstständigt hat und dass hier eine Form von Militanz auf die Straße getragen worden, die sich so ein bisschen an sich selbst berauscht hat. Und das finden wir politisch und inhaltlich falsch. Es geht darum, deutlich zu machen, dass die Verantwortlichen in der Messehalle als diejenigen, die für Krieg, für Hunger in der Welt verantwortlich sind, zu markieren. Aber es geht nicht darum, hier Butnikowski-Filialien oder Autos von Anwohnerinnen hier anzuzünden. Ja. Vor allem, ich finde ja lustig, inhaltlich und politisch ist es falsch, aber moralisch und ethisch ist scheißegal. Ja. Ja, inhaltlich. Ich finde es immer komisch zu sagen. Ja, ich finde es immer komisch zu sagen, seine Gewalt ist politisch jetzt falsch. Quasi seine Argumentation war jetzt quasi, es ist moralisch in Ordnung, aber es sah blöd aus. Ja. Also das Lustige ist ja... Wasser auf die Mühlen der Rechtsradikalen! Das Lustige ist ja, was ich ehrlich finde, ist, dass dieser Typ ja mit seiner Apologetik da der Moderate ist, ja, während die anderen, die Antifa und der schwarze Block, da eher die Radikalen sind. Und schon wieder ist diese Mentalität davon, ja, hier die Moderaten beschützen die Radikalen, anstatt sie wirklich bloßzustellen. Der Typ ist nicht moderat, der hat nur Kreide gefressen. Ganzen Äußerungen im Vorfeld war er nicht moderat. Und dass er jetzt hier, als das Kind in den Brunnen gefallen ist, so tut, als wäre ihm das alles schrecklich unangenehm, ist für mich ein Krokodilstränen-Ding. Ja, aber ich meine, guck dir den doch an, ja, der ist so, der tut mir echt leid, ja, der hat nicht gedacht, dass die Leute das tun, was sie sagen, der hat das Video nicht gesehen, was da die gemacht haben zu der G20, dieses Kapitalismus entern und so. Ne? Ja, also der Typ hat gerade eben Gewalt verteidigt und gemeint, das wäre aber kein Selbstzweck. Der der Typ ist irgendwie wie so ein Goa-Party-Veranstalter, der dann interviewt wird, weil irgendwie 20 Krankenwegen gekommen sind, weil die Leute zu drauf waren. Und der dann sagt, ja so, das ist jetzt aber nicht im Sinne der Veranstaltung gewesen. Also da tun wir klar ablehnen. Also damit wollen wir nichts am Hut haben. Weißt du, das ist so fadenscheinig bis zum geht nicht mehr. Also ja, was ich hier auf jeden Fall auch bemerkenswert finde, deswegen habe ich das jetzt halt nochmal pausiert, ist die Tatsache, das ist hier der NDR, der den Typen untertitelt, ne? Und die haben ihm hier diesen Stern reingebaut. Ja. Da hätte das Innen aber groß geschrieben werden müssen, ihr verfickten Sexisten. Die wissen gar nicht, verdammt nochmal. Ja. Natürlich. Ja, was war das hier? Ja. Da ja auch auf unserer Seite sehr kontrovers über die Ereignisse in Hamburg diskutiert wird, eine Stellungnahme. Ja, die Verantwortung für das, was gestern auch im Schanzenviertel geschehen ist, trägt die Polizeiführung. Nein, das Zerstören des eigenen Kiezes, Plünderung und das Abfackeln von Kleinwagen ist kein militanter Protest. Es ist sinnbefreite Gewalt. Die Polizeiführung provozierte mit ihren Eskalationsstrategien, in der tausende Opfer massiver Polizeimaßnahmen wurden. Selbst Opfer massiver Polizeigewalt oder Zeugen davon wurden. In der Grundrechte, was Pressefreiheit höhnisch außer Kraft gesetzt wurden. Journalisten, sogar Anwälte von Polizisten körperlich angegriffen wurden. Anstatt Demonstrationen geordnet laufen zu lassen, wurde diese immer wieder mit oft massiver Gewalt zerschlagen und in Kleingruppen aufgespalten. So am Donnerstag, an dem sich fast alle Beobachter einig sind, dass die Eskalation von der Polizei ausging und die anschließenden Auseinandersetzungen damit in Gang gesetzt worden sind. Ja, weil also das ist so lächerlich, was die Presse da macht mit dem, die Polizei ist schuld. Waren die Polen damals auch schuld, weil sie den Sender Gleiwitz angegriffen haben. Das ist ein Witz. Also es wurde ja von Anfang an gesagt, ja, es herrscht ein Vermummungsverbot und das wird konsequent durchgesetzt. So, dann kam die Welcome to Hell Demo, nach 150 Metern wurde sie gestoppt. Warum? Weil der schwarze Block sich bei 30 Grad im Schatten übrigens vermummt hat. Ja, wer sich bei 30 Grad im Schatten vermummt, dem unterstelle ich jetzt mal kriminelle Absichten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Unrecht, vielleicht habe ich Recht, aber die Chance besteht. Ja, genau, und ich wollte gerade sagen, die wollten nur ihre Religion ausleben. Und die Polizei war lediglich konsequent, hat die Demo gestoppt und gesagt, legt die Masken ab, dann dürft ihr weiterlaufen. Ja, haben sie nicht gemacht, haben Flaschen geschmissen, ja, sind über diese Elbmauer abgehauen und so weiter. Ja, und dann wurde natürlich die Demo auch aufgelöst. Was ich ganz toll finde, ist, der Text hat ja nicht unbedingt eine friedliche Rhetorik an sich, ne? Aber die Seite, die den Text gepostet hat, heißt Stop Hate. Ja. Mhm. So Hass beenden. Ja. Der Hass ist immer der Hass der Andersdenken, der Rosa Luxemburg. Der Hass der anderen. Ministerium für Liebe. Eben, also das haben wir ja mittlerweile, das haben wir ja immer wieder, diesen Kram von wegen, die anderen sind die Hasser. Ja. Man selber hasst ja nur die Hasser. Und das ist ja dann kein Hass. Und was ist, wenn jemand Hassan heißt? Ja. Ja, aber es ist immer durchaus recht wichtig zu wissen, dass man selber der Gute ist, weil sonst kann kein ordentlicher Fanatismus entstehen. Also weißt du, das ist schon nicht zu unterschätzen. Also, das braucht man. Können wir doch ja so einen friedlichen Blockierer. So wie ich guter Name für eine Band. So wie ich es wahrgenommen habe, hat die Polizei ihren Job gemacht und es gab halt massiv Leute, die das eskalieren wollten auf der Protesterseite. Ja, du wurdest ja das umgecheckt, hast du gesagt. Hast du da irgendwie das Gefühl gehabt, dass das war ungerechtfertigt oder findest du irgendwie so, dass du standst im Weg? Ich stand auf dem Punkt, wo die Protester, die Großen, so Unterarm mal Unterarm Bodenkacheln hingeschmissen haben, um sie zu zerkleinern und als Wurfgeschosse zu benutzen. Insofern, ich kann verstehen, dass die Polizisten dahin wollten, um das ein bisschen zu unterbinden. Ja. Also der hätte jetzt nicht unbedingt nachtreten müssen, nachdem ich auf dem Boden lag und man klar sehen konnte, dass ich eine Kamera schütze. Also so, ich habe mich praktisch um die rumgeballt. Ich bin dann halt aufgestanden und wollte weggehen, dann hat er mich nochmal umgecheckt und so weiter. Also das war schon übertrieben ein bisschen, aber ist halt no hard feelings. Also das nehme ich jetzt mal in Kauf dafür, dass ich da war. Das hört sich alles nach Battered Wife-Syndrom an. Hallo, das sind die. Da, so, so sind die Spielregeln. Nein, das waren Bullenschweine. Nein, ich bin dagegen. Der Polizist haut dich, also liebt er dich. Ja. Ich musste einfach auch vorher so ein Fahrradhelm mit Presse beschriften lassen. Mich haben sie, als ich dann da weggehen wollte, das war das Geilste, als ich diese Fotos gemacht habe von den Journalisten, die so ein paar Leute haben posieren lassen, dann bin ich 10 Meter weitergegangen, da war die Polizeiabsperrung, habe gefragt, hier, kann ich kurz durch, ich möchte nach Hause gehen, und dann, nein, kannst du nicht. Was hast du denn mit der Kamera gemacht? Bist du von der Presse? Zeig mal deinen Presseausweis. Und ich so, nö, ich habe keinen Presseausweis. Ja, was hast du denn damit gemacht? Ja, Fotos. Und dann, nee, kannst jetzt hier nicht durch. Und dann, ja, hallo ihr, ne? Jetzt muss ich nur einmal um den Block rumlaufen, weil ihr hier mich nicht rauslassen wollt. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also die Willkür bei der Polizei war, wann du durch durftest und wann nicht. Aha. Das ist überhaupt nicht ersichtlich. Du siehst da immer nur einen Streifen Polizisten stehen und weißt erst, ob du durch darfst oder nicht, wenn du halt so in dem Bereich 2 Meter, 1 Meter vor dir kommst. Und wenn du da nicht durch darfst, okay, sitzt du halt fest erstmal. Und das finde ich halt beim Schulterblatt so, okay, warum lassen die Leute nicht da raus aus so einer Zone? Ja, wahrscheinlich, weil sie dann später dazugehört oder so. Damit die sich nicht dezentral wieder organisieren halt. Ja, aber irgendwie musst du auch, keine Ahnung, also wenn du alle, jetzt mal Sun Tzu, ne? Also es gab ja Wege, da rauszukommen, aber du durftest nicht an den Polizisten vorbei. Es gab Wege. Ich bin ja auch da rausgekommen, durch eine Nebenstraße, durch die gleiche Nebenstraße, durch die ich reingekommen bin. Aber jetzt mal Sun Tzu, ne? Du lässt deinen Gegnern immer einen Weg, wo sie fliehen können. Damit sie fliehen. Weil wenn sie nicht fliehen können, dann kämpfen sie bis zum Tod. Und so ungefähr stelle ich mir das da auch vor. Was ist denn mit den ganzen Radikalen, die vielleicht gehen wollten, aber okay, geht nicht, das ist die Polizei. Bleiben wir halt hier. Machen wir weiter. Das finde ich wiederum so ein Problem mit der Polizei. Ja, aber da siehst du ja auch wieder die perfide Strategie der Polizei, die die Eskalation haben wollte, und die wollten diese Bilder produzieren, um den Protest zu delegitimieren. Deswegen hat man denen keinen Ausweg aus der Situation gegeben. Das wurde mit Absicht gemacht, und das hat der Polizeipräsident mit Absicht in Kauf genommen. Ja, so sieht's aus. Delegitimierung von organisierten Protesten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass den Polizisten ganz schön die Hände gebunden waren. Ich glaube, die wollten da eigentlich stürmen, aber hatten entweder nicht genug Leute, oder sie durften es nicht, bis es halt wirklich ganz massiv eskaliert ist, da halt mit den Laden aufbrechen, Sachen und so weiter. Also da würde ich gerne mal wissen, ob da politisch mäßig der, was weiß ich, von der Bürgermeisterseite oder so, den so ein bisschen Maulkorb angelegt wurde. Aber was die hier in dem Artikel auch für eine mentale Gymnastik betreiben, ne? Ja, in Berlin bei der 1. Mai-Demo waren es ja auch Jugendliche oft unter Drogen. Und in Frankfurt waren es rechte militante Gruppen, die da irgendwie sich unter die Autonomen gemischt haben. Und da, die wahrscheinlich von denen ist die Gewalt ausgegangen. Natürlich, ist ja klar, Gewalt geht ja immer von Rechten aus. Ja, da gibt es doch schönen Ralf Stegner-Tweet. Habt ihr den gesehen? Doch. Wo er eben gesagt hat, dass der Partei auch. Ja, also Gewalt liegt in der politischen DNA der Rechten und der AfD. Ja. Weil er einfach massiv geschadet mit dem, was er zu G20 gesagt hat. Und das Ralf Stegner hat aktiv Wahlhilfe für die AfD betrieben, glaube ich. Ja? Ja. Okay, da ist jetzt einer rausgegangen. Ja. Was soll ich jetzt gerade nochmal sagen? Ach genau, und zwar, ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass halt eben dieser schwarze Block, dass der nicht ausschließlich aus Linksradikalen bestand. Also ich meine, es wurde aus mehreren Quellen hörte man ja, dass es quasi Angereiste waren. Ich glaube, Italienisch hörte man, Griechen, ja, solche Geschichten und sowas alles. In dem Sinne, ich glaube, Krawalltouristen kann man die schon nennen. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass viele, die da quasi bei G20 als Linksextreme quasi empfunden wurden und da Terror gemacht haben, dass die genauso 2 Tage später auf irgendeiner rechten Demo da stehen und da dann die Mülltonnen anzünden, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Die sind schon sehr ideologisch. Meinst du nicht, dass es denen nur um Gewalt ging? Also es gibt sicher so wie bei den Hooligans Leute, die Fußball nur nebensächlich interessiert und die das vor allem als Vehikel für ihre Triebabbau irgendwie sehen. Ich will da jetzt nicht alle nur als Gewalttäter. Ich denke, es gibt halt auch einfach viele Verblendete, die den Scheiß glauben, wie das jemand von der Roten Flora da erzählt. Das ist seit 40 Jahren akzeptierte Form linken Protests. Ja. Wer hat das nochmal geschrieben mit diesem, wer ein Leben lang Staatsgewalt erfährt, der hat auch dann das Recht, Steine zu schmeißen oder sowas? Ja, ja, das ist ja mal wieder das mit dem Unterdrücker-Unterdrückten-Ding. Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall, diese Argumentation. Ja, ja. Wo werden die Antifa-Arschlöcher denn unterdrückt? Die haben ihre eigenen Kulturzentren, für die sie nichts zahlen müssen. In jeder Stadt gibt es so ein linkes Netzwerk mit Veranstaltungsorten etc. pp. Da kommen die Polizisten selten hin, weil sie gar keinen Stress wollen. Und die haben doch ihre Subkultur. Was soll das denn? Ja, es ja, reicht so doch tun, aber nicht, wenn sie extrem unterdrückt. Wenn du doch aber keine Revolution haben kannst, dann bringt das doch nichts. Dass die nicht verstehen, dass du für eine Revolution das Volk brauchst. Und das ist halt, wenn du mit einer kleinen Minderheit putschst, ist es ein Staatsstreich, keine Revolution. Und diese Leute haben keine Mehrheit in der Bevölkerung. Nicht mal ansatzweise. Also ehrlich. Ja, das ist hier wohl so irgendwie zum Thema Journalismus und dieser ganze Kram. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass es da so ein bisschen sehr zweifelhafte Geschichten irgendwie gegeben hat. Und hier hat wohl auch ein Verleger, in Anführungsstrichen, der gesetzt von der Frankfurter, ist es glaube ich, ja, Frankfurter Allgemeinen, der da irgendwelche Sachen hier getwittert hat über die Brandstiftung. Ja, der hier zum Beispiel, das ist doch, meinen die ihn hier mit Verleger, weil der ist ja auch, der Freitag ist ja in seinem Verlag. Also der hat ja auch wieder schöne Scheiße geredet am Wochenende. Unglaubliche Scheiße. Also, wofür wir den noch in der Medienlandschaft haben, ist mir echt ein Rätsel. Einfach als Clown vielleicht. Werden jetzt kasernierte Polizisten, die sich schon tagelang gelangweilt haben, auf die Demonstranten losgelassen? Was? Und dann erinnern sie doch mal an ein paar grapschende Ausländer und schon reist bei uns der Firnis der Zivilisation zu Köln. Aber da hat er irgendwie den Firnis der Zivilisation nicht reißen sehen. Plünderungen sind okay. Aber irgendwie Pegida ist der Teufel und die AfD, die will uns alle umbringen. Aber Leute, die einfach mal eine Stadt ein bisschen anzünden, jetzt lass die Kinder nochmal spielen. Ja, ich musste ein bisschen kichern, so, weil irgendwie vor ein paar Tagen, ne, liest doch im Radio, Reichsbürger werden von Verfassungsschutz beobachtet, voll die Gefahr, die haben Waffen, gibt 10.000 Stück und so. Und wie viele Demonstranten war jetzt nochmal in Hamburg alleine? Ja. Also mindestens also, zwei. Ja, mindestens. Ich habe so ein, zwei gesehen. Ich weiß nicht, wie es zu anderen Hamburgern ging. Ja, und das war ja auch noch so ein Ding zum Thema Journalismus. Ein Faktenfinder, ne? Also das, was wir jetzt hier lesen, das sind Fakten, knallharte Fakten, die hier gefunden worden sind. Von dem Herrn André Resnin hier vom NDR. Und da geht es halt darum, was man halt viel gelesen hat, dass angeblich diverse Journalisten ihre Akkreditierung widerrufen bekommen haben. Also man muss ja, wenn man da in irgendwelche Sicherheitsbereiche möchte, muss man sich ja vorher akkreditieren lassen. Und ja, ja, das kann halt eben auch widerrufen werden, was in diesem Fall wohl häufiger mal passiert ist. Und als Beispiel haben sie hier direkt jemanden von der Taz. Und ich habe überhaupt Presse? Vermutung, vielen wurde diese Berechtigung entzogen, weil ich glaube, es gab Berichte darüber, dass halt die Taktiken der Polizei oder so weitergaben. Naja, also es geht da auch generell darum, wahrscheinlich ist der Sicherheitsbereich der Bereich irgendwo am Messegelände, wo das halt stattgefunden hat. Und weil die hier auch von das Gelände reden, und das wird ja wohl kaum irgendwie Schanzenviertel damit gemeint sein. Ja, jedenfalls hat es hier diesen Fotografen vom Weserkurier erwischt. Und die wollen dagegen klagen, aber ja, wie hier auch schon steht, das mit der Klage, das geht natürlich erst im Nachhinein. Also bis dahin ist natürlich alles schon passiert. Und ja, der Deutsche Journalistenverband hat sich dazu geäußert. Und auch diese Verdi-Gruppe, mit denen wir auch in der Vergangenheit schon Kontakt gehabt haben hier. Ja, so die üblichen Leute, ne? Das sind so die, die irgendwelche Handlungsempfehlungen verteilen. Und ja, also, dass die sich da natürlich drüber echauffieren, ist natürlich irgendwo klar, aber keine Ahnung, also für mich ist das alles so ein bisschen, weil, ja, wir hören ja so häufig immer irgendwelche Leute, die da stolz irgendwie sagen, dass sie eine Haltung haben und so ein Kram, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie dafür verantwortlich wäre, mir zu überlegen, was da irgendwie sicher ist und was nicht sicher ist, da irgendwelche Leute irgendwo hinzulassen. Und dann gucke ich mir irgendwie die öffentlichen Aussagen von irgendwelchen Journalisten an, die sich da irgendwie über Trump aufregen oder über sonst wie was da irgendwie. Dann würde ich mir vielleicht auch zweimal überlegen, ob ich dann hinterher der sein will, wo es dann hieß, so, ja, der hat den ja überprüft und nichts festgestellt irgendwie. Und hinterher hat er dann sonst wie was irgendwie da gemacht. Ich kann mir Ist auch lustig, vorstellen. ne? Bei Anis Amri und Franco A. ist allen Leuten zu wenig überprüft worden. Aber wenn die Polizei dann sagt, okay, nee, den von der Taz halten wir einfach durch vergangene Ereignisse oder irgendwas für ein Sicherheitsrisiko, dann ist das Geschrei groß. Ich meine, es tut mir leid, aber die Medien haben sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja, also wer da die Polizei verantwortlich macht fürs Eskalieren und so, der hat sowieso keine Ahnung, den Arsch offen. Ja. Das wäre so oder Gut. so eskaliert. Das wäre auch eskaliert, wenn überhaupt keine Polizei da gewesen wäre. Dann erst recht wahrscheinlich. Ja, aber wenn das nächste Mal so was Großes in Hamburg ist, sollte die Polizei einfach sagen, nee, machen wir nicht. Dahinterher sind wir wieder die Bösen. Und Ja. danach hast du immer noch so eine rauchende Ja, aber da kannst du Ruine. den Hamburger nicht antun. Also, weißt Nee, du? eigentlich nicht. Nee. Schlechte Idee. Ja, Aber es ja, war keine ja Ahnung. Weiß ich jedenfalls nicht, ob da eine. jemals nochmal sowas in Hamburg stattfindet. Ne? Also nach der Geschichte. Ich weiß so im Vorfeld wieder wie heißt der Bürgermeister nochmal? Zulanum? Scholz. Scholz, genau. Wie er Scholz. meinte, wie so, ja, wir richten ja auch jedes Jahr den Hafengeburtstag aus. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir sind das gewöhnt. Ja, genau, richtig. Feiernde Geht Leute. alles locker. Alter, und dann wird da die halbe Stadt angezündet, ey. Ja, jetzt aber überleg dir mal, als Stadt oder als Staat sagst du dann, ich kann die und die Veranstaltung nicht ausführen, weil ich sonst hier meine Radikalos auf der Straße habe, die ich nicht unter Kontrolle bringe. Das ist eigentlich schon ziemlich peinlich für einen Staat. Es ist schon so eine gesellschaftliche Frage, wo man sich überlegen muss, wie viel ideologische Unterstützer es denn für diese Gruppierungen gibt. Womit ich meine, dass du halt Leute hast, die jetzt da nicht direkt mitmachen, aber die halt sich drüber freuen, dass das passiert ist. Weil ansonsten hast du nicht so viele Leute, die am Austicken sind und so Scheiße machen. Und dann kannst du als Staat nicht einfach sagen, so, ja, ich kann jetzt nichts mehr veranstalten, weil ich kriege meine eigenen Leute nicht unter Kontrolle. Also Das schon hat mega aber Bankrotterklärung. übrigens genau der Herr Augstein gefordert in einem Tweet. Er hat gesagt, wir müssen die Kosten für solche Veranstaltungen so weit erhöhen, dass sie wie die Olympiade nur noch in Diktaturen stattfinden. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Für den ist das also ein Mittel zum Zweck, zukünftige Veranstaltungen wie G20 zu verhindern. Ja, und ist ja auch super schön, dass man es halt so macht, dass dann die Diktaturen die ganze Zeit sich damit schön berühmen können. Die Diktaturen geben das Geld aus. Wo kommt denn das Geld in der Diktatur her, bitte? Es wird hergezaubert. Aus Das dem war schon da, Geldbaum. das wird niemandem weggenommen. Entweder Ausbeutung von natürlichen Ressourcen oder Ausbeutung der Bürger. Ja, wobei man sagen muss, ich meine, wenn die sich unbedingt zusammensetzen wollen und sich über irgendwelche Themen unterhalten, dann sollen sie sich doch einfach bei UN treffen oder so. Warum man dafür einen Das stimmt auch wieder. Also. G20-Kongress immer braucht, Ja, weiß das ich auch stimmt nicht so schon. ganz. Obwohl. Ich glaube, das hat der Gabriel doch vorgeschlagen jetzt am Wochenende. Die sollen sich in Zukunft im UN-Gebäude treffen und gut ist. Die können sich auch einfach gerne über Discord treffen. Da können die einen Server aufmachen, dann können die den Google Leuten Hangouts dann öffentlich streamen. Das wäre Aber ich lustig. fände es lustig, wenn die amerikanische Antifa in New York vom UN-Hauptquartier dasselbe versuchen würde wie in Hamburg. Ja, ernsthaft, Google, mal zugucken, wie man sich eine richtig blutige Nase holt. Vor allen Dingen jetzt Google Hangout für das G20-Treffen. Der Chat, der war so großartig. Ja, ja. Wir können denen doch anbieten, das bei den Weltraumaffen zu hosten. Ja, genau. Wir können die auf unseren Server einladen in Discorden. Das soll ja nicht öffentlich sein, von wegen. Also, wenn die das Ganze in New York machen würden, die New Yorker Polizei versteht keinen Spaß. Eben. Alter, warum treffen die sich nicht einfach bei, weiß ich nicht, Club Pinguin? Außerdem also ist es ja auch so, dass ich hoffe, sonst der nächste sie sich auf irgendeine Insel, sonst auf irgendeine Insel gehen. Ja, ich hoffe, der G21 oder so, der wird dann irgendwie in Moskau veranstaltet. Argentinien ist, glaube ich, der nächste Gastgeber. Oh! Ich glaube, Venezuela. Nice. Aber nein. Nice. Ja. Nordkorea. Es kommen alle Leute rein, dürfen aber nicht herausreisen. Dann haben wir keine Führer in den Ländern hier in Europa und in Amerika. Ja, es gab ja auch. Du machst so Kamera, du Arbeitslager! Es gab ja auch so Witzbolde, die gefordert haben, Trump festzunehmen und irgendwie oder Erdogan und nach Den Haag zu schaffen. Das wäre der Job der Polizei und nicht die armen schwarzen Blockjungs hauen. Die USA hat ein Protokoll, dass sie notfalls per Invasion Leute vom Kriegsgericht aus Den Haag rausholen können. Also, nice. Das mit Trump würde ich auf jeden Fall nicht versuchen. Wobei ich nicht weiß, ob die Republikaner ihn wiederhaben wollen würden oder einfach sagen würden, okay, schade. Ja, da ging es ums Prinzip. Genau. Du kannst deinen Präsidenten, wir müssen den Präsidenten retten. Weißt du, so typischer Hollywood-Filmplot. Wir müssen den Präsidenten retten. Und dann so, später. Mr. Trump, come jump into the helicopter. Get into the chopper. Yeah, the fuel pays for itself. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe die Helikopter-Memes. Das ist ja hier diese andere Geschichte, das ist, wo der Journalist, den wir vorhin schon erwähnt haben, also Journalist in Anführungsstrichen, der dieses Foto hier von der Southern und den Leuten umgetwittert hat, der ist hier irgendwie ehrenamtlicher Mitarbeiter bei diesem Störungsmelder. Und was ich jetzt heute erst erfahren habe aus dem Artikel von Don Alfonso von Fatzblogs, kriegen die ja wohl auch Geld vom Justizministerium, ja, der Störungsmelder. Oh, super. Und die haben sich dann jetzt hier so nicht entschuldigt mit diesem Text hier irgendwie. Also sie sind auf nichts eingegangen. Wir wurden darauf hingewiesen, dass zwei dieser ehrenamtlichen Autoren, die in der Vergangenheit für den Störungsmelder berichtet haben, im Rahmen von G20 unethisches Verhalten, was wir nicht näher erwähnen wollen, auf ihren privaten Social-Media-Accounts vorgeworfen wird. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten? Also unethisches Verhalten ist schon eine sehr schwammige Umschreibung von eine Hetzjagd eröffnen und irgendwelche Randoms auf dem Foto beschuldigen, Faschisten zu sein. Also unethisches Verhalten, ich weiß nicht, so sehr. Was ich am krassesten in dem Zusammenhang fand, dass das ja auch vom Podium vor der Demo wiederholt worden ist, ne? Der hat irgendwann sich ans Mikro gestellt, der Typ, und hat gesagt, ja, wir haben hier Reports, dass hier Leute mit eBay-T-Shirts und Faschos hier sind. Wenn ihr die seht, ihr wisst, was zu tun ist. Allein dafür hätte man die Demo schon zusammenknüppeln dürfen, meiner Meinung nach. Ich wollte gerade sagen, also das ist, ich weiß nicht, inwieweit das rechtlich nah an Anstiftung ist, aber es ist ziemlich offensichtlich Anstiftung. Also was ich da eigentlich vorhatte ja bei G20, was ich aber dann zwischendurch wieder verworfen habe, war Make America Great Again Mütze und eine Kekistan-Flagge zu nehmen und vielleicht noch eine Boombox, wo ich die ganze Zeit Chadelay spiele und damit durch die Demo zu laufen. Also ich wäre 100% dabei gewesen, der Punkt ist, es wäre lebensgefährlich. Ja, es wäre wahrscheinlich wirklich lebensgefährlich. Ja, definitiv. Also. Und wenn man sich prügeln will, ist das, glaube ich, der richtige Ansatz. Einfach so ein Megafon nehmen und einfach Pepe schreien. Das machen wir anders. Ich setze mich in so einen fahrbaren Kran. Ja, fahr das Ding aus, du stehst dann da oben mit der Boombox und dann können wir das gerne machen, ja. Also ich denke mal, das haben die Heinis aber jetzt mal gelernt, dass das in Deutschland halt eben leider alles ein bisschen heftiger ist. Also mit dem Pool, ich hatte mir auch sein Video angeguckt, wo er da aus dem Flughafen raus nochmal gesagt hat, dass er jetzt verschwindet. Da meinte er auch irgendwie so, ja, die Deutschen haben da ein größeres Problem, wenn einer einen Nazi nennt, for obvious reasons. Ja, ich sag mal so, wenigstens haben jetzt diese ganzen Landesoberhäupter mal einen richtigen Eindruck gekriegt, ne? Ja, also wobei Trump ja schon getwittert hat, irgendwie Polizei und Militär haben einen erstklassigen Einsatz abgeliefert, um halt eben diesen Gipfel vor den Anarchisten. Ja, das habe ich auch noch hier irgendwie. ja. Dass dieses Ding hier Military, ja, ja, weiß ich nichts von. Wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich US-Military wahrscheinlich. Nee, Feldjäger waren in Bereitschaft, waren da vor Ort. Okay. Ja, everybody felt totally safe. Despite the anarchists. Und diese, ja, despite the people living in Hamburg, ja. Despite the tourists. Despite the 200 injured policemen and women. Ja. Das ist auch. Ich aber es ist natürlich klar, dass der, das Mann, dass der Mann mit everybody halt ihn und seine Truppe da halt meint. Ne? Also. Ja. Capstock, hast du das offen mit den verletzten Polizisten? Nee, habe ich jetzt nicht. Aber wenn du was findest, kannst du es gerne. Foto von dem Zwillingsschuss meinst du? Ich kann's ja, ich kann es ja einfach nur mal kurz erwähnen. Und zwar, ich weiß von zwei Fällen, wo halt Polizisten stark verletzt wurden. Der eine wurde halt mit einer Stange auf den Helm geschlagen, hat einen Schädelbruch erlitten. Und der andere, den hat es härter getroffen, der hat quasi einen Böller in den Helm hineinbekommen. Die Hitze hat sich gestaut, ist im Helm geblieben und hat die Netzhaut so sehr versengt, dass er jetzt blind ist. Ach, scheiße. Ja. Richtig scheiße. Ja, als ich da auf dem Baugerüst war, kam ein Typ hochgeklettert und sagte halt so den Leuten so einzeln, hier Leute, passt auf, ist gerade, also da war das mit der Stange passiert, ist gerade ein Polizist hat eine Eisenstange über den Kopf gekriegt, hat wohl einen Schädelbruch, die Polizisten haben jetzt Schusserlaubnis oder sowas, hat er gesagt. Ah, ja, ja. Das war auch ganz interessant, weil das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gab einen Warnschuss, ne? Den gab es schon, bevor ich da war. In Notwehr praktisch. Schusserlaubnis mit was? Mit Gummigeschossen oder tatsächlich scharf? Nee, Gummigeschosse waren kein Einsatzmittel, habe ich öfters mal gelesen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie scharf schießen in der Innenstadt. Ja. Naja, die SEKs hatten schon, ich nehme an, die hatten scharfe Munition, also MEKs. Ich glaube, die ganzen MP5s, die die da getragen haben, waren nicht nur zur Zierde da. Ne? Also, ich habe im Moment einen Dozenten, der beim Bund war und der sich da wohl ein bisschen auskennt, der meinte, niemand von den Leuten mit den Maschinenpistolen hat da ein Live-Magazin drin. Ja, das ist reine Abschreckung. Das würden die nicht wagen. Also wenn es eskaliert, müssen die das Magazin wechseln. Weil das, was drin steckt, wohl ein Dummy ist, sagt er halt normalerweise. Ja, klar. Verstehe ich gut. Ich meine, guck mal, da kommen dann so 20 Leute, treten dich nieder, nehmen dir die Waffe ab. Ja. Genau. Zu gefährlich. Ja, das stimmt schon. Die haben, soweit ich weiß, die haben ein oder zwei Magazine in Taschen irgendwo, aber die haben das Magazin, das da drin ist, leer. Ja, genau, oder das hat er auch gesagt. Die haben so spezielle Taschen, die wohl auch wahrscheinlich einen speziellen Öffnungsmechanismus oder irgendwas haben, damit da halt aber nicht jeder drankommt. Ja. Ja, hier nochmal der Hurensören. Ja, genau. Man könnte es nicht besser sagen. Der ist jetzt natürlich das wahre Opfer der ganzen Sache. Ja, ja klar, das ist der Momentions macht er die ganze Zeit. Ja. Jetzt hat er ja heute Mittag hat er getwittert, die Leute haben meine E-Mail-Adresse rausgefunden. Ich habe 120 Mails in der Inbox. Harassment. Oh nein, Überlebender von Cybergewalt. Ich riech schon das Buch. Ja? Also hier sieht man das Foto und wen man da nicht so wirklich sieht, ist Lauren Southern, weil sie verdeckt ist hinter dem einen Typen. Ja, aber in der Mitte den sieht man gut. Das hat die Antifa also auch genutzt. Den links haben sie irgendwie zusammengetreten, den in der Mitte, der konnte dann nicht mehr ordentlich laufen und hat dann auch Berichterstattung abgebrochen und im Pool ist halt auch geflohen. Aber die sind es halt nicht gewohnt, wie es hier zugeht, ne? Nee, also ich habe das ja auch live praktisch gesehen. Ich hatte den Twitter-Feed und den Livestream offen und auf jeden einmal sehe ich das so, hä, was geht denn hier mit den Fotos? Und habe dann angefangen, auch erstmal denen zu twittern, Leute, das ist ernst. Ja? Wenn die euch da irgendwie identifizieren und euch Leute auf den Hals setzen, dann ist das kein Spaß. Ja? Ja, das so gerafft haben. Ich wohne in der Nähe, hätte ich das gewusst, wäre ich da hingegangen. Ein bisschen Prügelei. Vor allen Dingen, ja, man muss in Form bleiben. Vor allen Dingen steht da jetzt immer noch drunter, ne? Also ich bin ein armes kleines Opferlein, aber das ist hier die Gruppe von rechten Medienaktivisten von links nach rechts mit Namen. Ja, und wenn ihr die seht, haut ihn aufs Maul. Und dann haben sie es auch gemacht. Ne? Was für ein Hurensohn. Ey, mal ohne Witz, ja, was für ein dreckiger Bastard, weißt du? Vor allem, er hat ja nicht nur da die Bilder geschossen, er hat ja wirklich Updates darüber gegeben, wie, wo sie hinlaufen. Lawrence Hazan hat sich zwischendrin umgezogen, ja, und dann hat er quasi dann gesagt, ja, jetzt trägt sie dies und dieses und jenes T-Shirt, ja. Also, unfassbar. Sie unfassbar. Sitzen gerade in dem und dem Café. Ja, also wirklich Gefährdung ersten Grades. So. Ja, vor allem, dass du halt einen Random halt auch erwischt auf dem Foto und dann einfach behauptest, dass ein Fascho, den müsst ihr jagen. Ist halt schon mega low. Einfach nur mega low. Das muss doch strafbar sein, ohne Witz. Ja. Nationalfetische Auto, super. Naja, wir brauchen wahrscheinlich ein Hamburg-Durchsetzungsgesetz oder so, damit man jetzt auch die strafbaren Inhalte aus Hamburg irgendwie wegkriegt. Ganz ehrlich, das regt mich so auf an der Antifa. Die sind immer am Rumheulen, dass wir in einem Polizeistaat leben und so weiter. Und wegen denen wird es immer schlimmer. Nur wegen denen. Die sind ihr eigener Daseinsgrund. Heute habe ich einen Tweet von der CDU-CSU gesehen. Warte mal, den habe ich bestimmt in meinem Feed. Dann lese ich euch den Text schnell vor. Es lädt ein bisschen langsam, kleinen Moment. Es geht auf jeden Fall um die meine Güte. Also, und zwar CDU, CSU schreibt, diese brutale linksextreme Gewalt kann sicher nicht unter dem Deckmantel der Demonstrationsfreiheit, kann sich nicht unter dem Deckmantel der Demonstrationsfreiheit verstecken. Ja? Das ist, ich habe schon wieder, da klappen sich bei mir die Zehennägel hoch, was ich da schon wieder vermute. Ich habe ironisch geschrieben, ja klar, Demonstrationsfreiheit abschaffen, sofort. Aber ich wette, da kommt wieder irgendein Idiot an und will dann eine Verschärfung. Ja. Mhm. Also weit mehr verschärfen kann man doch das Demonstrationsrecht auch nicht mehr. Es ist nicht so, dass die Person, die die Demo anmeldet, auch persönlich haftbar ist für die Schäden und dass du deswegen dann immer einen Otto finden musst, der halt irgendwie Hartz IV bekommt und der halt pleite ist, der das dann anmeldet. Ja gut, aber also, du kannst ja zum Beispiel argumentieren, oh ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung, da könnten wir uns vorstellen, da kommen dann wieder gewaltbereite Autonome und deswegen werden insgesamt Demos verboten. Naja, so weit geht denke ich. Wir brauchen nicht keine neuen Gesetze, wir brauchen einfach nur im Prinzip, die Polizei muss die Mittel kriegen und die, sag mal, die Zustimmung kriegen, um die anständigen Gesetze, die wir haben, auch komplett durchzusetzen. Zum Beispiel Vermummungsverbot. Jemand taucht vermummt auf, okay, wird festgenommen, fertig. Ja, das mit dem Vermummungsverbot ist halt leider so, dass das vor allem auch in halt Städten wie Berlin oder in früher als Hessen noch traditionell rot war, in Frankfurt, es ist halt nicht durchgesetzt worden. Und so hat ja auch die Presse reagiert, so, oh, muss das denn sein, dass man das durchsetzt? Ja, es muss sein. Das ist doch aber gar kein Gesetz. Dass man sag mal, Kasim, jetzt hast du ja gerade gesagt. Die haben doch extra das Gesetz sogar so gemacht, dass es halt ein Öffentlichkeitsinteresse besteht, die Straftat zu verfolgen. Also es sollte damals eine Ordnungswidrigkeit werden, aber der Kohl und die Leute, also seine Regierung, haben das damals so durchgesetzt, dass es ein richtiges halt vom Staat zu verfolgendes, automatisch vom Staat zu verfolgendes Vergehen ist. Kasim, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass deiner Meinung nach die Polizei nicht ordentlich ausgerüstet oder vorbereitet war. Hast du da vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwie einen Verbesserungsvorschlag oder irgendwas? Oh, ich bin kein Experte. Also das was die an Material haben, ist eigentlich schon ganz gut, soweit ich das sehe. Das Problem ist, ich denke, denen fehlt Personal. Also die mussten ja Personal aus ganz Niedersachsen und dann sogar aus Bayern, ja. Baden-Württemberg. Aus umliegenden Bundesländern halt zusammenrufen, denn in Hamburg gab es gar nicht genug. Und ich denke, da sind auch wieder eine Menge Überstunden fällig geworden bei der Sache. Und du hast jetzt wieder Verletzte. Haben wir eine Anzahl, wie viele Polizisten im Einsatz waren? Ich habe irgendwann mal, glaube ich, 250 sind verletzt. Wie viel? Also 250 sind verletzt, aber ich weiß nicht, wie viele im Einsatz waren. Ich habe mal eine Zahl aufgeschnappt, 25.000 Polizisten waren da oder so. Oder keine Ahnung, ob da jetzt auch die in Bereitschaft waren, dazu gezählt haben. Aber naja. Ja, das deckt sich ungefähr mit dem, was ich gehört habe. Also du kannst mal davon ausgehen, haben dass ja die in Bereitschaft waren, dass sie alle irgendwann benutzt wurden. Die hatten doch auch die Gruppe, die aus Berlin kam, die so übelst gefeiert haben, die sie dann wieder zurückgeschickt haben. Die haben sie ja dann auch wieder eingerufen, also herbestellt. Was war da nochmal passiert? Ach, die haben miteinander gefeiert und haben nackt auf dem Tisch getanzt und so Sachen. Aber guck dir mal das Presseecho an, das diese Veranstaltung von den Polizisten hatte und wie da sofort irgendwie jeder Polizist mit Schuld war, so ungefähr. Und dann hast du auf der anderen Seite hier dieses, ach nein, nein, das ist nicht links, das ist irgendwas, aber links ist das nicht. Kein wahrer Schott. Menschen aus dem All, die da irgendwie und so. Das waren alles V-Männer, was? Das wurde so von der Polizei inszeniert, um die Proteste zu delegitimieren. Ja, ja. Komplett. Und sowieso, was wollt ihr denn mit euren brennenden Autos, ja, ihr scheiß kleinen spießbürgerlichen Deutschen, ja? Meint Leo Fischer, der langsam aber sicher echt mein Lieblingshassobjekt wird in der journalistischen Landschaft. Dieses arrogante, abgefuckte... Aber eigentlich sollten wir im Bezug aufs Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sollten wir jedes Mal, wenn wir so einen Journalisten sehen, der so einen Kommentar raushaut, den auch irgendwo melden. In der Hoffnung, dass einer von denen dann es mit dem NetzDG zu tun bekommt. Und dann kriegen wir auch endlich gute Presse, die gegen das Gesetz vorgehen. Wenn dann die Journalisten selber auch mal betroffen sind. Weißt du? Das ist die Alinsky-Taktik. Genau. Richtig. Aber das sollte man irgendwie nicht davor zurückstrecken. Vernünftig. So klingen hämische Kommentare für Menschen, die nicht schon... Ups. Ups. Die nicht schon... Ja. Das ist da was passiert. Chris Bastel. Ich habe versucht, diese scheiß Werbung hier wegzukriegen. Also. Linken Journalismus bitte bezahlen? Was? Der sollte umsonst sein. Ja, verstehe ich auch nicht. Ah, nicht mal Antikapitalist da und ja, dann soll man es bezahlen. Jetzt wollt ihr mein Geld oder was? Ja, auf jeden Fall schreiben sie da das praktisch, also es gibt auf der einen Seite halt die Spießbürger, die ihr Auto lieben und deswegen jetzt weinen und auf der anderen Seite gibt es die, die halt nicht ihre Seele verkauft haben an den Kapitalismus und so und auf die schaut man herab, also so ein völliges Nationalfetisch-Auto, symbolisches Zentrum kleinbürgerlicher Aufstiegsideologie. Wer Autos anzündet, stellt exakt die Lebensentwürfe in Frage, in denen der Besitz eines Autos eins ist mit Erfolg, Dazugehören und Glück im Winkel. Ba, ja, weil auch nur irgendwelche egomanen Autos fahren. Das ist kein Objekt zum Benutzen und das ist wieder so eine dumme Geschichte. Und vor allem, es stellt nichts in Frage, sondern es fackelt ein Auto ab. Die können so viel in Frage stellen, wie sie wollen, wenn sie es das hinkriegen, ohne Autos abzufackeln. Ich meine, er versucht hier gerade ideologisch zu rechtfertigen, dass Autos legitime Ziele sind, weil sie kapitalistische Träume darstellen. Ja, weil sie Symbole sind für Sachen. Und der Begriff, Alter, kleinbürgerliche Aufstiegsideologie, die haben sie doch nicht mehr gehört, Alter. Aber das kleinbürgerliche, ich muss nicht hungern und lebe in Venezuela-Strategie, kann man das aber auch nennen. Das ist wunderschön, weil es eigentlich auch zeigt, gegen wen vorgegangen wird. Ja, die fahren zwar zum G20 und, weiß ich nicht, kritisieren auf ihren Transparenten eventuell die Teilnehmer dort, aber von wem werden denn die Autos abgefackelt? Von irgendwelchen, weißt du, Otto-Normalverbrauchern, ja? Und für mich entlarvt es die eigentlich nur. Und es sieht für mich einfach nur nach einem Krieg, nach dem Motto, nach dem Kleinbürgertum aus, weißt du, nach dem ganz normalen Menschen, nach den Nicht-Radikalen einfach, weißt du? Ja. Übertragen könnte man sagen, solange wir sie nicht irgendwie vom Spießertum befreien können, treten wir ihnen wenigstens ihre Autos kaputt. Ja. Leute, das Lustige ist ja hier, also man könnte Autos und Auto durch Kinder und Kind ersetzen, okay? Da ist der Text dann auch mal viel prägnanter, ja? Es gibt für Deutsche keine schlimmere Kränkung, als wenn man ihre Kinder angreift, ja? So, in den Kommentaren zu den G20-Protesten jedenfalls werden brennende Kinder regelmäßig von zertrümmerten Ladenfenstern und verletzten Personen erwähnt, ja? Letztere sind ersetzbar, aber der Nationalfetisch Kind ist noch immer als Hymne und Flagge unabdingbar. Als ein Symbolbild Zentrum kleinbürgerlicher Aufstiegsideologie. Ja, Vermehrungsideologie. Ja, wer Kinder anzündet, stellt exakt die Lebensentwürfe in Frage, in denen der Besitz eines von Kindern, ja, einst mit dem Erfolg dazugehören und Glück im Winkel. Ja. Deshalb gelten solche Angriffe fast schlimmer als versuchter Mord. Ja, okay, bis zum letzten Teil bist du mit den Kindern ja ganz genau, das Kind ist auf einer Stelle mit versuchten Mord, ja. Ja. Verletzung vom Kind, ja. Freilich in militärische Rüstungen verpackt und mit den jeweils neuesten Innovationen der deutschen Sicherheitsindustrie ausgestattet. Ja, natürlich möchte ich, dass Polizisten so gut wie möglich geschützt sind. Wer will denn das nicht? Was ist denn das für ein kranker Mensch? Ich meine... Das ist so lustig, weißt du, weil dann wieder dieser Spruch kommt von, ja, Revolution ist gut, aber bitte beschützen Sie mein Viertel, ja, und verteidigen Sie mich bitte, ja, ich zahle auch gern Steuern dafür, bitte. Vor allem, das ist, dieser Absatz zeigt einfach nur, diese Leute haben nicht kapiert, was Gewaltmonopol des Staates heißt. Das soll so sein, dass die Polizei ausgerüstet ist und die Demonstranten nicht, damit eben kein Krieg ausbricht, auch kein Bürgerkrieg. Das ist der Sinn der Sache. Die Demonstranten sollen, ich sag mal, militärischen Anführungsstrichen so weit unterlegen sein, dass sie friedlich demonstrieren, weil es kriegerisch nichts bringen würde. Ja, aber die Gewalt ging ganz eindeutig von der Polizei aus. Wer hat denn mit der Vermummung angefangen? Das war die Polizei, das waren nicht die friedlichen Demonstranten vom Schwarzen Block. Weißt du was? Ja, wenn die Polizisten wirklich so mutig sind, ja, dann sollen sie mal ihren Namen preisgeben und ihre Adresse rausgeben, ja. Und nackt arbeiten. Ohne die ganzen Knieschoner und so. Ja. Defensivwaffen! Eigentlich könnte man so eine Theorie aufstellen, dass die Antifa voll neidisch ist auf die Polizei, weil die Polizei so coole Sachen hat wie Wasserwerfer. Wenn man der Antifa einen Wasserwerfer gibt, werden die den ja auch schamlos ausnutzen. Ja, der Punkt ist, die Antifa hätte gerne die Autorität, die würde auch einfach gerne bewaffnet die Straßen ziehen können und dann halt ihre Ideologie durchsetzen halt zusätzlich. Aber natürlich, hundertprozentig, das ist ja der schwarze Block, die gibt es ja eigentlich nur wegen diesem Militanzfetisch, ja. Also klar, sicher, natürlich, wenn die Finger an so einen Wasserwerfer kriegen, würden die Bullen in die Elbe spülen, ja. Entschuldigung, Polizisten. Hier dieser, ja, dann sollen sie halt nicht auf dem Dach stehen. Das bezieht sich darauf, dass die mit Wasserwerfern auch auf Leute auf dem Dach in dem Anfangsbereich von der Demo geschossen sozusagen haben. Aber das kam auch daher, weil von den Dächern halt ein Regen von Flaschen und Steinen niederging. Also die haben sich nur verteidigt, auch in dem Fall. So klingen seine hämischen Kommentare für Menschen, die nicht schon qua Karriere und Ratenplan auf ihr grundgesetzliches Versammlungsrecht verzichtet haben. Ich weiß nicht, was im Gehirn von Leo G. Fischer los ist, aber warum verzichte ich auf mein Versammlungsrecht, wenn ich eine Karriere habe und irgendwie ein Haus abzahle? Da kann ich genauso demonstrieren gehen wie du, Leo, oder wie diese Idioten da in Hamburg. Das ist doch Quatsch. Der Kleinbürger stellt sich auf Seiten der Gewalt. Wenn du sowas schon liest, das ist so eine selbstgerechte Masturbation auf Papier, das ist so nervig. Wir sind die Guten, ich kämpfe für die Moral. Das Proletariat, diese Leute hasst. Ja. Er ignoriert ja sogar, wenn der Kleinbürger sich auf die Seite der Gewalt stellt, seiner Meinung nach, dann ignoriert er ja sogar völlig, dass es Gewalt von beiden Seiten gab. Ja. Also es ist nicht nur so, dass er der Polizei die Schuld gibt, sondern ja, wer sich auf die Seite der Gewalt stellt, der steht natürlich auf der Seite der Polizei, weil von der anderen Seite ist ja keine Gewalt ausgegangen. Das ist wirklich einfach so dieses Prinzip, dieser Trugschluss von, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, ne? So, Alter, das ist echt zum Kotzen. Ja, aber wir dürfen uns halt auch nicht, wir müssen uns halt auch immer dran erinnern, wo wir das lesen. Das ist das neue Deutschland, ehemaliges Zentralorgan der SED. Ja? Und wenn man so einen Scheiß liest, hat man das Gefühl, es hat sich auch nicht viel weiterentwickelt seit 1990. Ja, wir durchleuchten das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital. Und wie hat jetzt der Protest irgendwie emanzipatorische Schritte der arbeitenden Bevölkerung eingeleitet? Wie tut jetzt der Fließbandarbeiter bei Daimler sich mit den Protesten irgendwie im Schulterschluss vereinen, im Kampf gegen das Kapital? Wie hilft es Leuten, die Zeitarbeit machen? Also so irgendwie hat die Linke so komplett ihr Narrativ verloren. Das ist einfach nur Gewalt das zum Selbstzweck willen, als Gewalttourismus. Du hast gar keinen. Weißt du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Fernsehstation besetzen würdest, sondern eine revolutionäre Propaganda rauspusten würdest oder sowas, müsste man da irgendwie was Greifbares mit Sinn dahinter wäre, aber einfach nur, ja, halt Sachen schmeißen, kaputt machen. Ist halt langweilig. Ganz Hamburg hast die Polizei, also auf Twitter habe ich ja den Eindruck gekriegt, dass ganz Hamburg die Demonstranten hast. Ja, genau. Oder zumindest die Anwesenden. Ja, Das ist auch, das haben die, glaube ich, auch irgendwie so aufgefasst dann. Ja. Der Artikel hat ja auch da die Runde gemacht und dann haben halt, gab es ja, glaube ich, als Reaktion auch so wieder so ein Hashtag, so ein Solidaritäts-Hashtag mit der Polizei, wo dann alle gesagt haben, danke, Gott sei Dank wart ihr da. Ja. Wo dann ein Redakteur, irgendwie der inhaltliche Chef von der Titanic, dann ganz Virtue Signaling getwittert hat, ja, es ist super, ich kann endlich meine Blockliste wieder auffüllen, wenn die Leute Danke Polizei schreiben. Was für ein Arsch, hab ich mir auch gedacht, super, mauer dich doch weiter ein. Dann verstehst du, ich glaube, die Leute haben einfach zu viele Leute geblockt, um zu raffen, dass Hamburg die Polizei nicht hasst. Also ist nur eine kleine, beschissene, gewalttätige Minderheit an Hamburgern ist, die Polizei hassen. Alle anderen mögen die Polizei vielleicht nicht oder die nervt sie oder irgendwas, aber hassen. Das sind nur Leute, wie die auch Autos anzünden und Steine werfen. Sorry. Ich dachte vor allen Dingen, Hass wäre keine Meinung, höre ich die ganze Zeit. Ja, das gilt ja für Rechte, Chris. Du bist ja lustig. Ach so, okay. Ich dachte schon. Massenhaft versprühtes Reizgas. Also massenhaft. Gallonen! Ozean von Reizgas. Du hast ein Recht darauf, deinen Unterdrücker zu hassen. Oder der Kapitalismus und der Staat unterdrückt uns natürlich alle, genau wie das Patriarchat. Das Patriarchat. Genau, das unterdrückt. Diese Opferlegende, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe da irgendwelche Bilder gesehen von total erschöpften Polizisten, die dann in ihrer knappen Pause auf dem Boden geschlafen haben. Ja. Da habe ich echt gedacht, so, also in Hamburg möchtest du echt nicht Polizist sein zum G20. Ja, die kamen ja von überall her. Die haben ja ganz viele Leute aus ganz Deutschland dahin gezogen. Ja. Und dann gab es aber auch wieder schöne Bilder. Ich habe dann gesehen, wie dann zum Beispiel Anwohner haben dann den Kaffee gekocht und den Wasser gebracht und sowas alles. Ja. Also ganz Hamburg hasst garantiert nicht die Polizei. Das ist Unsinn oder Wunschdenken oder beides. Wie dann der impotente Hass rauskam, als die Anwohner es auch noch gewagt haben, morgens zusammen dann auf die Straße zu gehen und zusammen da beim Aufräumen zu helfen. So. Ja. Oh, Hauptsache, ihr übertüncht die Risse in eurer spießigen... Genau. Ja, habe ich gesehen, die Beweise einer Revolution wurden vernichtet. Nee, die haben einfach sauber gemacht, ja, weil... Ihr habt nur Dreck gemacht, ihr habt nur kaputt gemacht, ihr habt keine politische Botschaft rübergebracht, ihr habt zerstört. Ja. Ist eigentlich noch jemandem aufgefallen, dass es so gut wie keine Transparente in der Demo gab? Ja. Es gab ein paar Kinder, die Leute dabei hatten und es gab die großen organisierten Transparente, aber es gab super wenig politische Forderungen über Transparente oder so. Also, ja, das war die ganze Sache bei dem G20-Ding. Ich war da jetzt den ganzen Tag auf der Demo, also zumindest am Anfang, bevor die eigentliche Demo wirklich losgehen sollte. Ich habe keine Ahnung, gegen was oder für was da demonstriert wird so richtig. Das ist total vage. Ja. Es waren keine konkreten Forderungen, nehme ich an. Also einfach, wenn es eine konkrete Forderung gewesen wäre, zum Beispiel Merkel soll gefälligst Trump zusammenscheißen bezüglich des Pariser Abkommens oder solche Sachen. Er kann sagen, okay, dann kann die den mal drauf ansprechen, aber das war ja keine konkrete Forderung, die waren einfach nur so gegen alle Regierungen hier. Ja. Das, was ich meine mit Gewalt des Selbstzweckwillens, wo einfach nichts dahinter steht, wo du einfach nur zum Spaß Sachen kaputt machst und dich dann freust und dir da groß vorkommst und aber irgendwie botschaftmäßig ist halt nichts dabei. Einfach nur die alten Parolen, die man eh schon immer ruft. Anti-Kapitalista und das war's. Da ist einfach nichts von Substanz dabei. Es sind einfach nur Schlägertrupps, die sinnlose Gewalt begehen. Das ist praktisch Narrativ ohne Narrativ. Also es ist eigentlich nur noch das Feeling hinterm Narrativ. Postnarrativ. Postnarrativ. Genau. Ich versuch's nochmal. Habt ihr die antisemitische Krake gesehen? Ja. Ja. Und nochmal zur Erklärung. Und zwar, es wurde protestiert und dann gab es halt irgendwie eine Krake und unten auf den Armen waren halt verschiedene Gesichter von Politikern drauf. Ich glaube Merkel, Erdogan, Trump, Putin und so. Ja. Und dann wurde sich auch gleich beschwert, dass die Krake wäre an sich antisemitisch, ein antisemitisches Symbol, weil das hätte ja NS-Tradition. Ja, fand ich sehr lustig. Weil, das hat eine ganz lange Tradition, das kann ich dir erklären. Nämlich Oktopusse sind einfach unglaubliche Judenhasser. Ja. Ah, ich frage mich auch, ob Kalamari überhaupt koscher sind. Das müsste man mal rausfinden. Meeresfrüchte sind also das Alte Testament verbietet Meeresfrüchte. Oh. Ja? Ja. Ja. Aber ist ein Kalamari, ist das eine Meeresfrucht oder ist das ein Fisch? Das ist doch. Tintenfisch, ne? Ja. Einmal kann man sich vielleicht drum rummogeln. Wer streichelt ja eigentlich die ganze Zeit sein Mikrofon? Das ist mein Tischventilator, Entschuldigung. Apropos antisemitische Krake, okay? Ich wollte nur anmerken, dass ich nicht bei der Demo war, okay? Ich war da nicht dabei, okay? Na, typisch. Der Jude agiert nur aus dem Hintergrund. Ja, natürlich. Das wäre aber eigentlich eine Sache gewesen, da mal mit einer Israel-Fahne hinzugehen und zu gucken, wie lange du überlebst. Ja. Oh ja, direkt neben der Kirgisistan-Fahne. Aber ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel Kurden da waren, die gegen Erdogan protestiert haben, von daher weiß ich nicht. Es schien, hat schon anscheinend, keine Ahnung, war schon Plattform für viele verschiedene Proteste aus das hat verschiedenen Gründen. Ja, die Kurden sind aber auch stark links, die meisten Kurden sind Kommunisten. Ja, ja. Mach jetzt doch hier den ersten Absatz mal vorlesen, weil er so schön ist, bevor du wegscrollst. Stellen Sie sich vor, junge Rechtsradikale würden einen Altbau besetzen, Graffiti an die Wände pinseln und Plakate aus den Fenstern hängen. In diesem Fall stünde wohl Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, nationaler Widerstand darauf. Man würde eine Druckerei einrichten, in der Flyer für Gewaltdemonstrationen angefertigt würden. Ein Server im Keller würde eine Plattform für Antisemitismus versorgen. Im Erdgeschoss eine Wotan-Klausel und ein Gauladen, in dem Schlagstöcke, Zwillen und Broschüren über den Bau von Molotow-Cocktails verkauft würden. Ja. Ja. Ja, stellt man sich das mal vor und dann weine man ein bisschen. Ja, und warum wird das geduldet und auch noch da subventioniert zum Teil? Also ich weiß ja, wenn ich der Scholz wäre, würden, glaube ich, morgen irgendwie bei der Roten Flora die Bagger vorfahren und das Ding einebnen. Und dann ja, weil gegen rechts. Schön eine Wiese drüber. Ja. Ja, dieses ganze Gegenrechts hat uns einfach blind gemacht, ja, und keine Ahnung, ich finde es auch wirklich selbsterklärend, dass halt in den Medien, dass die ein unglaubliches Problem haben, von Linksextremismus zu sprechen, ja. Ja, also die kriegen es alle nicht geschissen, also ja. Keiner davon, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Pegida-Proteste nicht wirklich stark verfolgt, ich habe da einmal einen Artikel gelesen, dass dann eine Neonazi-Gruppe einen Dönerladen zusammengeschlagen hat. Aber so grundsätzlich hast du jetzt seit ewigen Zeiten hast du Pegida am Demonstrieren und rufen da ihr, was weiß ich, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, Kram und so. Und aber große Gewalt hast du da jetzt noch nicht gesehen. Und ja, wie viele Flüchtlingsheime sind denn bitte von Rechtsradikalen wirklich angezündet worden? Also nicht nur irgendwie ein brennendes Stück Speck oder sowas davor geworfen. Du darfst nicht vergessen, dass die Flüchtlingsheime ja auch nur ein Symbol der Willkommensideologie sind und damit eigentlich... Stimmt. Damit ist das eigentlich voll okay. Also zumindest laut diesem einen linken Journalisten da von, was war das, Tagesschau? Neues Deutschland. Ganz so schlimm noch nicht, nee. Aber ich meine, also denen ist das ja durchaus bewusst, dass es was halt eben gibt. Ich meine, diese Interviews, die wir hatten mit diesem Herrn da, den wir letzte Woche schon hatten und diese Woche, das war ja auch NDR jetzt hier, dann die Frankfurter Allgemeine, dann letzte Woche war es Report Mainz. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die den alle gelobt hätten. Aber wir merken halt schon, dass es halt diverse Journalisten auch gibt, die halt diese Haltung da auch vertreten. Also wenn man ihm da schon seinen Gender-Stern in sein Zitat reinbaut. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, also das finde ich schon hart, dass er dass sie im Interview, dass er langsam dann auch gendergerechte Sprache in ihren Medien verwenden. Also das ist, weil ich weiß nicht, der Gender-Stern, das ist halt ein Teil vom rechten Flügel. Ob man das wahrhaben will oder nicht, das ist linke Politik direkt in den Medien weitergetragen, Sprachregelung. Also die ein politisches Verständnis schaffen sollen für linke Ziele, Ideale. Ja. Also. Ja, und ich meine, wir haben ja das auch schon genug erlebt in der ganzen Zeit mit GamerGate und so. Das ist ja da auch, weil gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sich dann irgendwelche Experten dann da holen und die dann auch nur eine Sicht darauf haben, halt diese WASD-Sicht halt. Ja, gibt es hier noch was Interessantes hier drin, oder? Nee, aber es zeigt wenigstens in wohltuender Weise, dass nicht alle Journalisten komplett gescheuklappt sind. Ja, es gab im Jahr 2016 etwa 1000 Verbrechen jetzt an Flüchtlingsunterkünften. Ich glaube, das haben wir mit Hamburg jetzt schon getoppt in 3 Tagen. Hm. Wahrscheinlich schon am 1. How the luck! Der ist als 1 gezählt, das war ja auch so ein Ding. Ne? Ja? Ja, dass wenn mehrere Sachen irgendwie passieren, dann ist das aber irgendwie alles wegen dem Gipfel oder so. Das ist dann halt eine Straftat, ja. Von linker Seite. Ja, how the left lost its mind. Polemicists, conspiracists and outright fabulists are feeding an alternative media landscape where the implausibility of a claim is no bar to its acceptance. Ja, also die ganze Russland hat Trump ins Weiße Haus gehievt. Das ist ja bisher eine Verschwörungstheorie, die irgendwie im Mainstream die ganze Zeit verkauft wird. Und du hast halt viele kleine Subfacetten, die halt in kleineren linken Outlets, die sich nicht wirklich um Faktenchecks oder gute Quellen scheren, halt vergrößert werden. Also du hast halt jedes Mal ein neues kleines Mosaiksteinchen an diese riesen Verschwörung, und wenn du da einfach nur lang genug Artikel nach Artikel nach Artikel liest, dann bekommst du das Gefühl, dass ja, da muss ja was gewesen sein, aber an sich ist halt so irgendwie nach der Wahl in den USA hast du halt in den Linken irgendwie so den Kampf gegen die Realität stattfinden sehen. Also du kommst einfach gar nicht mehr drauf klar und tust dir dann über Verschwörungstheorien dein Weltbild erklären, weil das kann ja nicht sein, dass du verloren hast. Das ist ja nur möglich, wenn es da eine internationale Verschwörung gegen dich gibt und gegen deinen Kandidaten Hillary. Also mein Lieblingsbeispiel für totalen Realitätsverlust ist tatsächlich Hillary Clinton, denn die Frau wird tatsächlich in 3 Jahren wieder antreten. Oh, heilige Geschichte. Okay, gerne. Ja, das kann ich super. Mir gut vorstellen. Das wird ein Spaß. Ich finde es auch super. Sie wird komplett verlieren, aber ja. Was muss man rauchen, um derartige Hybris zu entwickeln? Es gibt einen direkten Repeat von dem tollsten Jahr aller Zeiten. Ja, ja. Have I ever told you the definition of insanity? Doing over and over again the same thing and expect different results. Genau. Ja, wer weiß, wie die Demokraten es da irgendwie auspacken und ob sie das nochmal schafft, irgendwie so eine Clique da um sich zu formen, die sie da durchpusht, weil mit rechten Dingen ist es ja schon nicht zugegangen, überhaupt die Nominierung. Irgendwas knackt jetzt hier gerade ganz brutal. Ich glaube, das ist wieder bei dir, Mond. Entschuldigung. Ja, der Artikel, der geht halt ein bisschen in Länge drauf ein, was für Probleme du halt auf der linken Seite mit einfach Partisan-Outlets hast, also die halt dann wirklich an deine Gesinnung appellieren, wo du dann eine Nische hast für deinen persönlichen politischen Bias und dann News so uminterpretierst, bekommst, dass er halt mit deiner persönlichen Politik übereinstimmt. Dann auch in den Quellen drin. Ja, gab es mal wieder Angriffe auf Trump-Supporter in Amerika, aber da hat wohl die Polizei recht heftig zurückgeschlagen, ne? Und die Leute wohl auch selbst. Ich finde es fantastisch, dass die Amis immer noch so gelassen reagieren. Also ich warte eigentlich nur drauf, dass das irgendwann das erste Mal richtig knallt da drüben. Die entsichern vollkommen gelassen ihre Waffen und drücken vollkommen gelassen ab, würde ich sagen. Ja, aber das tun sie ja bisher nicht. Also das finde ich eine große Selbstbeherrschung, dass das bisher nicht passiert ist. Weil wenn du siehst, wie aggressiv die vorgehen und wie frech die vorgehen, ne? Ja, das stimmt aber schon in Bezug auf die USA. Das ist eigentlich schon eine zivilisatorische Leistung, dass du eigentlich so einen erbitterten, boshaften Wahlkampf hast und dann aber auch danach bei Protesten etc. keine Todesopfer hast. Also das war vor vielen Jahrzehnten mal noch ganz anders. Also Berkeley hat mich das sehr verwundert, dass es keine Toten gab. Ich meine, du hast eine Bevölkerung, wo im Schnitt eine Schusswaffe auf eine Person kommt. Du hast eine Straßenschlacht, dort niemand ist verreckt. Ja. Es hat niemand auch nur geschossen. Ja, und du siehst ja jetzt auch immer öfter Bilder von so Rallyes, wo die Leute wirklich mit ihrer Open Carry Sturmgewehrgeschichte da anrücken. Ja. Wenn sie es dürfen. Und dass da noch keiner von denen irgendwie mal gezuckt hat. Das nee, ist aber das finde ich von den, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht unbedingt Waffenfan oder Waffenbesitzfan, aber ich finde das von den Waffenbesitzern in Amerika, die das machen, eine, also das ist wirklich eine gute Protestleistung. Die gehen dahin, die begeben sich in Situationen, in denen sie sehr leicht in eine Notwehrsituation oder was man in der Nähe von einer Notwehrsituation interpretieren könnte, kommen. Und es passiert aber nichts. Niemand drückt ab. Und das ist in dieser Waffendiskussion mit Gun Control und so weiter. Die Antifa liefert denen das beste Argument, dass man, dass es halt Waffenbesitzer gibt, die damit umgehen können. Ja, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie viele Waffen die da jetzt tatsächlich irgendwie gehabt hatten in Berkeley, Kalifornien. Ich glaube, das. Ja, gut, Kalifornien ist halt ein Staat, der ist relativ links. Also, San Jose war auf jeden Fall mal ein ziemlich hartes Pflaster. Also, ich kannte mal eine, die da aufgewachsen ist. Also, da der Zipfel von der Bay Area, der ist schon heftig. Genauso wie Oakland ist ja immer noch ziemlich brutal. Ist auf der anderen Seite von der Bucht von San Francisco, ne? Also, da gibt es schon auch ein paar Orte, die, also zum Beispiel hier im Silicon Valley, diese Stadt Palo Alto, die war sogar mal die Mordhauptstadt der USA, wenn man jetzt auf die Pro-Kopf-Morde geht, also im Vergleich zu den Einwohnern, die Stadt halt hatte, in den 80ern. Also so ganz ohne ist es auch nicht, aber ich glaube mal, Berkeley ist wahrscheinlich so als Universitätsstadt, denke ich jetzt mal nicht so krass, aber keine Ahnung, weiß ich nicht, also. Und es geht auch eins relativ rückläufig. Hier steht was von Riots in Albuquerque auch in dem Artikel, also New Mexico. Und New Mexico ist concealed and open carry. Also da ist auch nichts passiert. Ja, und bei der Sache bei Obama damals, da gingen auch diese ganzen Bilder rum, wo irgendwelche Leute da ihr Sturmgewehr mitgebracht haben und so. Weil das ist ja gerade der Witz, diese ganze... Unser Präsident ist nicht legal und so ein Scheißkram. Das haben die ja, als Obama das erste Mal gewählt wurde, genauso in die andere Richtung durchgezogen. Da haben sich ihre albernen Hüte Ja, da haben sich die albernen Hüte mit den Teebeuteln aufgesetzt. Und jetzt setzen sich diese albernen Pussyhüte auf. Und das ist, das war so lustig. Jedes Mal, wenn ein Präsident gewählt wird, je nachdem, wer gewinnt, droht entweder Texas oder Kalifornien aus der Union auszutreten. Es liegt am Zwei-Parteien-System. Ja, aber das Lustigste ist, die Vereinigten Staaten, die Verfassung sieht keinen Weg aus, sieht keinen Weg vor, aus der Union auszutreten. Sezession. Das ist rechtlich nicht möglich. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Das Beste finde ich, die Diskrepanz zwischen der Intensität der Proteste gegen den neuen Präsident des anderen Lagers und also die Diskrepanz dazwischen und zwischen dem absoluten Mangel, dass sich irgendetwas großartig verändert in Amerika. Es bleibt immer gleich, egal wer da am Hebel sitzt. Ja, ist natürlich auch so. Das liegt an der politischen Klasse in Washington und an, ja, an den Medien. Die bleiben halt dieselben und die sind ziemlich giftig derzeit. Und an der Gewaltenteilung halt auch. Du kannst halt als Präsident nicht einfach regieren, wie du willst. Das blockiert dich halt. Wobei halt auch die Frage ist, was willst du denn in den USA groß ändern? Sozialismus oder weißer Nationalismus? Also, jetzt ist so ganz herablassen gesagt, aber so, was Großes möchtest du ändern? Außenpolitik oder also. Ja, die Sache mit dem Drohnenprogramm und dem Kampf gegen den Terrorismus, das könnte man mal ein bisschen zurückschrauben oder sowas. Das ist ja, also das Drohnenprogramm ist ja unter Obama erst richtig aufgekommen und geht jetzt unter Trump weiter, ohne dass es irgendwie thematisiert wird. Ja, aber das ist halt auch die Außenpolitik, die halt als Kontinuum immer fortgesetzt wird, egal wer am Hebel ist. Also, es hatte mich auch stark gewundert, würde das mit Trump sich tatsächlich ändern. Also, ja, es reicht ja schon aus, wenn dann sich ein General hinstellt und sagt so, ja, entweder wir machen das jetzt so und so, oder wir machen es halt gar nicht. Das ist gar nicht unbedingt von den Generälen abhängig, sondern einfach von der Waffenindustrie in den USA. Du hast halt eine wahnsinnige Lobbygruppe dahinter, weil da wahnsinnig viel Geld hintersteckt. Ja, man muss ja auf die nicht hören. Hinter diesen Autoleuten steckt ja auch viel Geld hinter. Den hat er ja schon die Pistole auf die Brust gesetzt. Also, das denke ich ja noch eher. Aber ich meine, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Leute da auszuknipsen, das ist ja der Grund, warum die es mit dem Drohnenkram da irgendwie gemacht haben, dann, ja, ist halt die Frage. Ne? Wenn du deine Drohne nicht vorbei zwischenlässt, dann musst du ja irgendwie anders Leute ran oder die halt eben am Leben lassen oder so. Und ich denke mal, dieses Mittel wird einfach gewählt, weil es halt so schön einfach ist, also für einen selber sich dazu zu entscheiden. Für die anderen ist es jetzt nicht unbedingt gut, aber... Ja, aber ich glaube nicht, dass... Also wie viele Terroristen, die in Amerika was gemacht haben, kamen jetzt aus dem Jemen? Weiß ich nicht, bestimmt ein paar. Also, der Jemen hat gerade eine militärische Blockade. Drumherum bombt das Land bis zu dem Punkt, wo da Hungersnöte sind. Ja. Also die Möglichkeit von normalen Leuten im Jemen in die USA zu gehen, sind sowieso relativ limitiert. Wobei man den Leuts im Jemen schon hochhalten muss, dass es sich gegen eine von den modernsten Armeen, also Saudi-Arabien, kauft ja überall moderne Waffen ein, dass halt ein paar Leute, die in Flipflop-Sandalen mit einer AK in der Wüste rumlaufen, dass sie sich schon ganz schön gut schlagen. Gegen das super, wir unterhalten uns übrigens über einen ein Jahr alten Artikel, das ist meine Schuld. Super. Brenn in der Hölle. Danke. Oh, das ist auch schön. Wollen wir der Frau Sasur mal zuhören, was der Dschihad so alles sein kann? Sisters and brothers, it's been 16, almost 17 years since the horrific attacks of 9/11. And we still as a community find ourselves unprepared in so many moments. Why, sisters and brothers, why are we so unprepared? Why are we so afraid of this administration and the potential chaos that they will ensue on our community? And we already saw their potential when they come out every few weeks, Muslim ban one, Muslim ban two, Muslim ban three. They are relentless, they are persistent and consistent and want to see how much we as a community can endure and want to see who our friends are and how hard we're going to fight back against this administration. And I hope that we, when we stand up to those who oppress our communities, that Allah accepts from us that as a form of jihad. That we are struggling against tyrants and rulers, not only abroad in the Middle East or in the other side of the world, but here in these United States of America, where you have fascists and white supremacists and Islamophobes reigning in the White House. We have to stay outraged. Do not criticize me when I say that we as a Muslim community in these United States of America have to be perpetually outraged every single day. When I wake up in the morning and I remember who's sitting in the White House, I am outraged. This is not normal, sisters and brothers. Those people sitting in the most powerful seats in this country is not normal. So do not ever be those citizens that normalize this administration, because when the day comes that something horrific happens to us or to another community, you will be responsible for normalizing this administration. Our number one and top priority is to protect and defend our communities. It is not to assimilate and to please any other people in authority. Our obligation is to our young people, is to our women, and make sure our women are protected in our community. And our top priority, even higher than all those priorities, is to please Allah and only Allah. Und hier ist halt... Allah, okay. Nein, aber ich, oh, guck mal, Alter, ohne Spaß, dass die Lindas das so, dass die hier bei dem Pussy Riot Head Ding, bei der Demonstration, bei dem March auf Washington, das ist die Galizionsfigur der Linken. Das ist der Grund, warum die Linke verliert, wenn man so Leute ganz vorne hinstellt, ohne Spaß. Was labert ihr für eine Scheiße? Die Sassur, die ist großartig. Ich meine, ernsthaft, das ist jetzt 16 Jahre her mit dem 11. September und fast 17. Eigentlich hätte sie das nächstes Jahr sagen müssen, aber egal, weil es ist 15, fast 16 Jahre her. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Kein einziger muslimischer Terroranschlag. Und trotzdem werden die ganze Zeit drangsaliert. Echt. Nicht ein Muslim hat jemals in der westlichen Welt gegen irgendjemanden die Hand erhoben seit dem 11. September. Das war ein absolutes, ganz statistisches Wunderding. Was hat Trump bitte gemacht gegen Muslime in den USA? Er hat gesagt, ich will keine neuen mehr für eine begrenzte Zeit aus diesen spezifischen Ländern. Ja. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, das zeigt mal wieder, wie sehr dieser lasche Moslem-Bann Trump in den Arsch beißt, weil einerseits sind seine Wähler enttäuscht, weil er nicht die Länder quasi in den Bann mit einbezieht, aus dem der Großteil der Terroristen kommt. Und andererseits ist es so, dass halt eben das gegen ihn verwendet wird, ja, dass halt eben dann die Muslime sagen so, ja, er, keine Ahnung, unterdrückt die Muslime mit diesem Bann. Ja, also wird er da zweimal dadurch in den Arsch getreten. Die würden ihn so oder so hassen, das spielt keinen Unterschied mehr. Mal eine ganz andere Frage. Dass Muslime sich die ganze Zeit Brothers und Sisters nennen gegenseitig. Hat sich das aus diesem Inzestproblem im Mittleren Osten entwickelt? Keine Ahnung. Ich glaube, die Schwarzen nennen sich aber auch so. Ich glaube, das kommt aus dieser Umar-Familien-Idee, oder? Aber auch das mit dem Muslim-Bann, für die muslimische Gemeinschaft weltweit, die würden sowieso jedes Mal die Amis verantwortlich machen. Ob jetzt der Präsident lieb mit Muslimen ist oder nicht, das wäre denen egal. Es geht darum nur, dass Amerika der Platzhirsch ist und der ist verantwortlich. Ich meine, wer wettert denn gegen die Mongolei? Mongolei hat damals das arabische Empire hat zum Einstürzen gebracht. Niemand wettert heute gegen die bösen Mongolen. Und der Genghis Khan, weißt du? Also das, was ich toll finde, ist, die ruft hier ganz laut einen Dschihad aus und das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass sie meint hier, es ist nicht normal, dass hier Tyrannen da im Weißen Haus sitzen. Ja. Ich finde es nicht normal, dass sie an Allah glaubt, okay? Heißt das jetzt, ich darf sie jetzt verwerfen? Und außerdem diese Formulierung, wo sie dann sagt, do not criticize me, also kritisiert mich nicht, ja? Das ist so, ja toll, du willst überhaupt nicht, dass jemand mit dir redet und dann sagst du hier aber diese Tyrannen da oben. Ja, ja, und sie sagt ja auch, when I wake up in the morning, I'm outraged. Also da würde ich halt auch eher einen Arzt aufsuchen. Steiger aus dem Bett, dreh den Swag auf. Wenn da viel... Ist ja permanent getriggert quasi, ne? Wie die Feministin. Ach, das sagst du, Alter. I wake up offended, I go to bed offended. Triggert. Ja. Ja, und die Frau hier hat die Muslime halt richtig getriggert, die Frau Seran Artus. Ja, und die hat jetzt Polizeischutz dafür, dass sie eine liberale Moschee aufmacht. Das ist halt noch so ein Ding, wenn wir das Ordentliches machen wollen, dann sollten wir die Frau im Auge behalten und sie unterstützen mit dem, was sie macht, weil das sind eigentlich gerade die, die ich ganz vorne gerne sehen würde. Und was die an Rücken, also an Wind, Gegenwind bekommt und an mangelnden Rückenwind, ist halt einfach lächerlich. Also, so Leute, wir hatten ja vor ein paar Wochen, oder Iman Tahivi. Genau. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon diese Geschichte auch mit ihrem engen Mitarbeiter, der dann auf einmal irgendwie diese Gruppe verlassen hat und gesagt hat, das war alles ein Experiment für seine wissenschaftliche Forschung, weil diese Frau den Islam verrät und so. Und die Ungläubigen werden schon sehen, es gibt keinen liberalen oder moderaten Islam. Das sagt ja auch der Herr Erdogan, sagt ja auch, es gibt keinen moderaten Islam, es gibt nur Islam. Ich wünschte, sowas hätte auch nur die Chance eines Schneeballs im August, aber ich sehe das nicht. Nicht bei dem Klima, das momentan unter Muslimen herrscht, das ja gerade die Sassur auch zum Ausdruck gebracht hat, diese Wagenburg-Mentalität. Wir müssen unsere Frauen schützen. Das sollte mal ein weißer Mann sich trauen zu sagen. Wir müssen unsere Frauen schützen. Auch sagen doch ein paar, du musst nur auf den Hashtag White Genocide gehen. Ja, aber du weißt genau, was passiert ist nach Köln, wo es dann hieß, ja, haha, aber die Nazis interessieren sich ja jetzt nur für Frauenrechte, weil es darum geht, die den Ausländern wegzunehmen, halt dieses übliche Geschwafel. Ich liebe dieses Land dafür, dass es Demokratie und Rechtsstaat pflegt und schützt. Jeder Muslim, der ähnlich denkt wie das, ist mir herzlich willkommen übrigens. Also, ja. Würde ich nicht mal sippenhaft fordern oder so. Ja, säkulare Muslime liegen meiner Ansicht nach trotzdem falsch, aber solange sie sich an die Gesetze halten, habe ich kein Problem damit. Ja, eben genauso wie ich halt Christen ja auch toleriere. Ich meine, ich mag im Stillen schmunzeln, wenn sie von Gott reden, aber ich würde ihnen das nicht, also ich würde sie deswegen nicht irgendwie unter Druck setzen oder bekehren wollen zum Atheismus. Ja, oder Leute, die My Little Pony gucken oder sowas. Das ist halt, mit sowas muss man auskommen in einer modernen Demokratie. Die Radikalen, finde ich. Die radikalen My Little Pony-Anhänger. Ja. Hallo, Stapel. Moin. Ey, Stapel. Das M in MLP steht für Marx. Ja. Marxistisch-Leninistische Partei? Genau. Ah. Du hast aber es verstanden. Aber das Interessante an dem Artikel ist jetzt, dass ihr kennt doch dieses Promotion of Tolerance Paper von der EU. Also, ja, haben wir schon mal im Sonntag drüber gesprochen. Und, ne? Ja, und hier wollen die jetzt auch mit Bezug auch auf diese liberale Moschee wollen sie jetzt Unterschriftenaktion starten, die in verschiedenen EU-Ländern durchgeführt werden soll, um gerade auch dieses Papier endlich in Gesetz zu gießen. Also scheiße, könnte man so sagen. Also was ja auch wieder die Meinungsfreiheit einschränken soll. Zum Beispiel Kritik an Feminismus auch verbieten soll. Also. Und aber wenn ich hier den Absatz sehe, der schießt doch übers Ziel völlig hinaus, dass Arbeitnehmer, die sich zum Beispiel antisemitisch äußern sollen, ohne Abfindung entlassen werden können. Umgekehrt dürfe ein Arbeitnehmer sofort gehen, wenn sein Chef extremistische Meinungen äußert und soll Anspruch auf Schadenersatz bekommen. Welcher Schaden? Also bitte. Das ist doch dann wirklich eine Thought Crime. Ja, ja. Wenn du dann auch noch Strafe zahlen musst, dann haben wir die Thought Crime. Ja. Dafür sollen Organisationen oder Firmen, die sich klar auf die europäische Grundrechtecharta berufen, ein Anti-Extremismus-Gütesiegel führen dürfen. Wow. Ja, das ist ja schon mal für die Amadeo Antonio Pustekuchen mit der Stasi-Tante vorne drin. Das ist so wie diese komischen Schulen, wo du dir dann so eine Plakette irgendwie an deine Tür kleben kannst. Schule ohne Hass, Schule mit Courage oder irgendwie so. Ich bin ja begeistert, wenn die Leute sich selber einen Judenstern geben, ne? Oh. Mal so die Grundrechte-Charta hat, glaube ich, sogar auch Quoten drin, dass man Quoten haben darf. Hat da jemand was von Judenstern gesagt? Wenn die Leute sich selber keine Stern verpassen. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Also zu Halloween so im gestreiften Pyjama rumlaufen, ja, ne? Ja, das ist so, nee, das, ja, das ist eine gute Moschee hier. Ja, dann gucken Sie mal, da vorne klebt unser gelber Stern, der das aussagt. Den haben wir von Manuela Schwesig persönlich überreicht bekommen. Den hat die da selber reingekratzt. Für unser neues Projekt Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Ja. Das wird die Schwesig auch noch so oft in den Arsch beißen. Oh, Fappygate! Genau. Jetzt kommt eigentlich der Teil, wo Chris dann nochmal Fappygate zusammenfasst. 150. Ja, genau. Ja, soll ich es nochmal wieder zusammenfassen? Ja, aber in einer ganz kurzen Form am besten. Ja, also. Oder wir gucken uns einfach den Text an und lernen daraus, was Fappygate ist. Ja, genau. Machen wir das so. Es geht hier um die Hilfe für die Rechtskosten einer schon lange vokalen und aktiven Feministin in einem Prozess gegen einen ebenfalls schon lange auffälligen Mann, mit dem schon mehrere Frauen negative Erfahrungen durch seine reichweitenstarken Meinungsartikel machen mussten. Was ich hier besonders lustig finde, ist die Inkludierung des Wortes Meinungsartikel, weil ich meine... Haben die etwa Angst vor Männern vor starken anderes? Männern mit einer Meinung? Definitiv, ja. Da es sich um einen laufenden Rechtsstreit handelt, in dem der Frau der Mund verboten werden soll, versteht ihr sicher, dass keine Namen genannt werden können und es ist sehr wichtig, dass es so bleibt. Scroll noch mal kurz hoch. An dem Punkt muss man die Frage stellen, gibt es den Prozess tatsächlich? Zugunsten von Jasmina Banaschu. Aha. Ja. Interessant. Aber warum steht denn da unten nicht der Name? Können wir dir sagen, seinen Namen nicht nennen? Der Name von Sascha Pallenberg soll nicht genannt werden. Sascha Pallenberg. Ja. Das ist nicht der von Mobile Geeks. Das ist doch dieser Frauenhasser, ja, genau. Der ist der von Mercedes. Der holt sich immer einen runter auf arme, unschuldige Bloggerinnen, habe ich gehört. Genau. Was sind denn eigentlich Meinungsartikel? Ist das ja der, ja die, ja das? Deutschland hat schon immer eine Rape-Kultur gehabt, die wurde nicht importiert zum Beispiel. Ja. Nee, das ist ein Fakt, glaube ich. Oder die weißen Männer bäumen sich nochmal auf wie ein wildes Tier vorm Tod. Alles Meinungsartikel. Oder diese total echten Zahlen vom Oktoberfest zeigen, dass halt eben Rape-Culture kein importiertes Problem ist. Aktion ja, also. Override. Nicht wirklich, oder? Doch. Nee. Nein. Doch, der ist. Also, du hörst dich so ein bisschen an. Entschuldigung. Also das ist der absolut. Das ist der bekannte Volksempfängerton. Ja. Ich glaube, jetzt geht's über. Naja, kannst du das Geld ja gleich verbrennen. Ja, emotionalen Support für Opfer von Übergriffen im Netz. Ja, genau. Kasim, kennst du Crash Override? Schon mal gehört? Ja, schon mal gehört. Ja. Aber noch besser, sage ich, der Satz drunter. Ich würde allerdings gerne dafür sorgen, dass ein kleiner Teil des Geldes an die Betroffene geht, da nach so einem zehrenden Streit wenigstens ein kleiner Ausflug zur Erholung mehr als verdient ist. Ja, sicher, den Urlaub. Ach, Geld für Urlaub. Geil. Airports Law, aber... Ich habe echt eine schlechte Nachricht für dich. Genau. Das wird nix. Der Typ ist so derbe am White Knighten, Alter. Ja, also da tropft das Östrogen schon aus jedem Wort von diesem komischen Spendenaufruf. Ja. Das ist wirklich nicht mehr normal. Palle hat doch dafür auch gespendet, oder? Ja, es war ja so, dass der auf einmal weg war nach einem Tag, der GoFundMe. Und dann wieder kam, ich glaube, da kam auch der Name der betroffenen Person dazu. Ich glaube, da hat er irgendeine Richtlinie nicht richtig gelesen, der gute Hagen, der das hier gemacht hat. Und kaum war das Ding wieder oben, hat er nach den 250, die der Herr Pallenberg eh schon gespendet hatte, nochmal 50 oben drauf gelegt. Und ich habe auch noch mehr Namen gesehen, die irgendwie Achso, aber du weißt aber nur. So. Also, es sind viele Anonyme dabei und so, aber wenn ich hier zum Beispiel Martin Domik lese... Genau, meine geile Aktion. Ja, und er hat halt auch gleich gesagt, er glaubt ja eh, dass das zur Hölle geht, diese Geschichte. Okay. Er sagt, er hat alles wasserdicht dokumentiert und hat überhaupt keine Angst, das zu verlieren und wird dann im Zweifelsfall das, was rauskommt, an Cap Anamur spenden. Also dann, weil ich habe ihn ja auch gefragt, hier willst du wirklich riskieren, dass dein Geld an Trash Override geht, aber er meinte keine Chance. Also ich hoffe mal, dass er recht hat und nicht dann irgendwie am Ende die einzige feministische Richterin von Berlin mitgekriegt oder so. Wie weit sind wir denn insgesamt? Die 4.000 sind es noch nicht, die sie wollen, ne? Ich glaube 2.8 oder so habe ich gerade gesehen. Okay. 2.5, ja. 2.5. Also wenn ihr Spaß an Salz und Cake und Popcorn habt, dann spendet ruhig nochmal. Wie kann ich das spenden? Irgendein Anwalt da draußen wird es freuen. People the Frog. Einfach irgendwie solche Namen eingeben. Ja, es ist euch ausdrücklich verboten, mit den Namen bei GoFundMe, was die einzige Möglichkeit ist, ihr habt einen Kommentar darunter zu setzen, Schundluder zu treiben. Es ist verboten. Ja, also wenn ihr das Sam Hyde hinschreibt oder sowas. Oder ich würde Lawrence das anschreiben. Ja. Nimm doch gleich Richard Spencer. Oder so, ja. Ach, da brauchst du eine Kreditkarte für? Schade. Hey, Donald Trump. Wenn jemand als Donald Trump da spendet, da bin ich dafür. Nee, das darf er aber nicht. Also das ist ja nur jetzt, wir denken uns da ja nur Sachen aus, die nicht wirklich passieren. Ja, also Telefonstreich. Das ist verdammt lustig, sollte man nicht machen. Mars will sich ins Programmieren einmischen. Ja, nach dem NetzDG kommt jetzt die Idee von Mars, dass man ein Gesetz verabschieden soll, was es den sozialen Netzwerken nicht mehr ermöglichen soll, diskriminierenden Programmcode zu verfassen. Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen gegen digitale Diskriminierung und für vorurteilsfreies Programmieren. Ja, ich finde das auch schrecklich, dass die Variablen und die Datentypen in Klassen organisiert sind. Da muss endlich Freiheit rein. Objekte werden da programmiert. Das ist doch ekelhaft. Ja? Das muss unbedingt gereinigt werden. Ich meine, das ist absolut die Reise nach Hysteria. Das ist antidiskriminierendes, vorurteilsfreies Programmieren. Was ist das für ein Scheiß? Du willst ja einfach nur als Staat Zugriff zur Privatwirtschaft in die sozialen Netzwerke ermöglichen. Das ist alles, was du da machst. Du könntest das auch Netzwerkergreifungsgesetz nennen. Sag mal, Abel, warte mal, Abel, unterstellst du gerade dem Justizminister, er würde eine negative Absicht haben? Ja, der will sich in die Privatwirtschaft einmischen. Unterstellst du ihm gerade, er würde sich in Orte reinbewegen, in denen er nichts zu suchen hat, weil er da eine politische Agenda hat? Ja, ganz klar. Ich meine, der Typ, der ist ein... was ist das für ein Gesetz? Erst das NetzDG, jetzt das? Das ist alter Schwede. Ja. Aber würdest du sagen, dass die Art von Politik und Agenda, die er verfolgt, eine Art von kulturmarxistischer Tendenz besitzt? Ja, weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass es in diesem Fall so ist, keine Ahnung. Ich würde ihm einfach nur zusprechen wollen, dass er versucht, die sozialen Netzwerke unter Kontrolle zu bekommen. Weil in Deutschland, wir haben eine sehr präskriptive Öffentlichkeit, wir haben eine sehr starke von oben nach unten Öffentlichkeit, wo alles durchreguliert ist, wo man einzelnen YouTubern Sendelizenzen verkaufen will. Und was er hier machen möchte, ist einfach die Öffentlichkeit komplett kontrollieren zu können. Das ist einfach... Also vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Sonderstream, den wir gemacht haben, über die Frau Brodnik bei der Republika. Da hatte sie sich ja auch darüber beschwert, dass man ja keinen Einblick darin hat, was die Algorithmen, die bösen Algorithmen denn machen mit den Leuten. Und dass man da ja mal mehr Einblick bräuchte und so. Und, ja, Einblick. Und das ist jetzt quasi genau das Gleiche, was jetzt die Politik ja eben auch meint. Und Hey, dann sind sie ja gegen das Shadowban bei Twitter. Das schreibt eigentlich was mit der Brodnik? Da schreibt gerade jemand im Chat hier, der Bamsplainer, LGBTC++. Heiko, du musst ein neues Gesetz machen, damit ich da drankomme an den Algorithmus von Facebook, Heiko, sonst habe ich dich nicht mehr gern. Bei der Vorstellung, dass Heiko Maas kommt so aus seinem Büro und legt seiner Sekretärin ein paar Zettel auf den Schreibtisch und sagt, ich habe einen Gesetzentwurf gemacht. Und dann sagt die, ach Gott, nicht schon wieder, Alter, du bist so doof. Hast du danach zumindest gefühlt, Heiko? Heiko, hat dir einer ins Gehirn geschissen? Geh wieder in dein Büro, ich mach das schon hier. Aber jetzt schau mal eine Buchrezension. Hey, aber jetzt schau mal, dreht Maas jetzt völlig durch, wie man auf Twitter meint. Etwas weniger abstrakt formuliert, passt sein Vorstoß sehr gut zur SPD-Forderung einer Must-Be-Found-Regel, die vorschreibt, dass gesellschaftlich relevante Inhalte gut sichtbar präsentiert werden. Das geht um die Meinungshoheit. Die wollen nicht mehr eine organische Öffentlichkeit zulassen, sondern die wollen von eine Top-Down-Öffentlichkeit, von oben durchregierte Öffentlichkeit haben. Das ist totalitär. Das ist Meinungsmachtergreifung. An sich habe ich ja nicht mal was dagegen, dass jetzt Facebook ein bisschen Einsicht darin geben sollte, wie diese Algorithmen funktionieren. Wobei andererseits doch, habe ich. Ich habe was dagegen. Aber ich würde es trotzdem gerne wissen, wie diese Algorithmen funktionieren. Ja, ich sag mal so, Herr Klingbeil, ne, den hatten wir ja. Sie sollten mal einen Hausrundgang machen, aber sie sollten nicht die Schlüssel abgeben. Ja, so ungefähr. Herrn Klingbeil hatten wir letzte Woche ja auch schon im Bundestag, ne? Da haben wir uns ja auch über, da hat er ja auch schon irgendwie sowas in die Richtung Medienkram gesagt. Da hatte ich ja auch nochmal von der SPD-Medienverstrickung geredet. Sag mal, wir sollten eigentlich einfach mal so einen Fundraiser machen für Heiko Maas, damit er sein eigenes soziales Netzwerk bekommt. Dann kann er da alles machen, was er will. Und Papier und Buntstifte. Das selbe Netzwerk ist Steve Schreibst. Das ist schön sauber. Ja, vielleicht auch eine Hab mich Liebjacke für den. Ich weiß nicht, dem schenken wir einfach 30 Zentimeter dem schenken wir einfach 30 cm Plateausohlen, sind die meisten seiner Probleme schon gelöst, vor allem die mit seinem Ego. Weißt du, so, ich glaube, unsere Zuschauerschaft ist jetzt groß genug, dass wir Crowdfunding können, dass wir MySpace kaufen und das schenken wir ihm dann. Da kann er dann machen, was er will. Na gut, aber da reichen schon alle, die jetzt gerade hier live sind. Ja. So, Heiko, da hast du jetzt dein NetzDG, das ist da oben rechts in der Ecke. Genau. Ja, du kannst deine dann tatsächlich dein, wir nennen das dann um in My Safe Space. My Heiko Space. My Space Safe Edition. My Safe Space, sehr schön. Aber mir macht es schon Angst. Also nachdem jetzt das NetzDG durchgekommen ist und ich jetzt die Scheiße hier höre, macht mir das durchaus Angst. Also wenn das auch noch durchkommt, weil der Bundestag es wieder nicht geschissen bekommt, sich irgendwie rechtsstaatlich irgendwie sich zu überlegen, ob Gesetze nicht völlig einfach an Grundrechten vorbeigehen, die man verabschiedet oder nicht. Also es ist beschämend, es ist traurig und ich hoffe, dass es so nicht weitergeht. Ansonsten ist die deutsche Öffentlichkeit komplett kaputt. Also, vor allem sind ja auch Experten eigentlich diejenigen, die da mal irgendwie vorsichtig sind. Und Heiko rennt einfach mitten aufs Eis und dann sagt er so, ist doch alles gut, kann man doch machen, ja. Selbst die Amadeo-Antonio-Stiftung hat gesagt, dass das Ding scheiße ist. Ja. 9 von 10 Experten sagen, das NetzDG widerspricht der Verfassung und den Menschenrechten und Heiko Maas rennt aufs Eis rauf, stampft ein paar Mal. Hey Leute, man kann hier Protest. Ist doch gar nicht so schlimm, was soll denn das? Ja, hier, Meinungsfreiheit. Diese ganzen Gesetze garantieren ja die Sicherheit der Meinungsfreiheit, ja, die muss ja geschützt werden. Scheiß auf deine Meinung, der dreht total am Rad. Okay, Holger Franke, FDP. Eine FDP in Regierungsverantwortung wird dieses NetzDG kassieren, versprochen. Was wollte uns der Künstler damit sagen? Das Schlüsselwort ist dieses NetzDG. Hm. Ach so. Ah. Ja. Na, die FDP hat eigentlich mit, ich sag mal, die beste Geschichte bezüglich Freiheitsrechten und Bürgerrechten. Ja. Also, wenn ihr aufgrund der Sache basierende Partei wählen wollt, die eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen, dann wäre es vermutlich die FDP. Ja, wir haben dieser Wahlwerbespot wurde Ihnen finanziert. Was? Ich bin kein Fan von der Wirtschaftspolitik der FDP, aber... Ich wollte gerade sagen, aber deine Bankverbindungen, die gibt es mir nachher. Es ist im Prinzip die Frage, welche Partei ist am wenigsten beschissen bei der Bundestagswahl? Ja, das ist ja bei jeder Fall die Frage. Die Violetten. Die Frauen. Ich überlege, ob ich die Partei der Humanisten wähle. Die hat zwar keine Chance, aber immerhin stimme ich da 90%. Das ist doch total speziesistisch, Humanisten, da schließt du ja schon wieder ganz viele aus. Ja, ich weiß, die ganze Matthias-Partei wählen jetzt hier, also das geht ja gar nicht. Da verscherzt du es dir mit unseren Ameisen-Overlords. Was für Overlords? Die Ameisen-Overlords. Und vergiss nicht die weißen Mäuse. Und die Reptiloiden. Und die Morlocks. Und die Globalisten. Sowieso in Menschenhand geht. Nee, aber wir haben jetzt am Freitag hat dann auch noch der Bundesrat grünes Licht fürs Netzdurchsetzungsgesetz gegeben und das schießt den Vogel völlig ab. Und den Staatsfeuer, ne? Ja, also. Und die Ehe für alle. Leute, wie gesagt, okay, es geht darum. Ja, Staatsfeuer auch. Okay, ja, nice. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass man, ja, also Heiko hat jetzt verstanden, dass er ja wirklich was regieren kann und hat jetzt vor, was zu regieren und dann regiert er was und dann wird was regiert und Heiko regiert dann mit. Aber und keine Ahnung, regiert. Hier steht schon wieder. Heiko regiert nicht, der diktiert. Hier steht jedenfalls schon wieder die Nummer mit den 50 Millionen und beim besten Willen, ich habe das nicht gefunden in dem Gesetz mit den 50 Millionen, 5 Millionen steht da. Ja, das Ding ist, die reden auch auf der offiziellen Seite vom Bundestag, sprechen die in der Kundgebung so zum NetzDG von 5 Millionen Strafe, nicht von 50. Ja, ich weiß echt nicht, wo die das her haben. Ich glaube, es hat irgendwer geschrieben. Und alles. Ich weiß, wo die es her haben. Die haben das her aus den vorherigen Entwürfen. Das ist nämlich ziemlich unübersichtlich gewesen. Die haben ja nicht einfach erstmal ein so ein NetzDG besprochen und dann beschlossen. Die haben ein Ding veröffentlicht, das ging durch die Medien, dann auch ein zweites Ding, das ging durch die Medien. Und da kommt halt die Verwirrung her. Deswegen ist es ziemlich schwer, das Neueste zu finden. Geschweige denn, man weiß überhaupt nicht, dass das Neueste überhaupt ein Ding ist. Ja. Und keiner geht auf die Seite vom Bundestag. Außerdem steht jetzt hier, dass sie diese Clearingstelle jetzt doch nicht machen, weil ich dachte, das hätten sie jetzt noch eingebaut. Der Bundesrat hat eine solche Instanz gefordert, gab sich nun aber trotzdem mit dem Entwurf zufrieden. So viel zu Hans-Peter Friedrich aus Bayern, der gesagt hat, wir werden das in dieser Form verhindern. Ja, oder haben sie jetzt diese veränderte Version doch nicht verabschiedet? Aber das war nämlich auch so komisch. Irgendwie ist bei netzpolitik.org ist halt so ein neuer Entwurf aufgetaucht. Und auf der Internetseite vom Bundestag stand irgendwas von wegen, das wäre wortgleich mit dem Entwurf. Und als ich da drauf geklickt habe, war das irgendwie mit einem Datum von vor 3 Wochen oder so. Also nichts Neues. Ja, auch hier im letzten Satz, dass auf einen noch weiter gestrickten Vorschlag von Bundesjustizminister Heiko Maas zurückgeht. Also ist da eigentlich geschmut worden noch obendrauf, indem man dann nicht das, was der Vermittlung, also was die Beratung ergeben haben, abgenickt hat, sondern doch was der Heiko wollte. Ganz komisch. Habe ich das doch richtig verstanden? Okay. Ganz komische Nummer. Also ich bin eigentlich ein echt großer Fan davon. So, ich meine, es sagt nichts besser aus, dass die Leute wissen, was sie tun, wenn sie alles so chaotisch machen wie möglich. Ja, das spricht wirklich für die Politiker. Ja, das ist super. Dann lesen wir wahrscheinlich dann, was jetzt da wirklich bei rausgekommen ist, wieder hinterher im Gesetzblatt, wenn das veröffentlicht wird. Ja, weißt du, das ist ja das Ding. Und dann im Idealfall wird das Gesetz ja noch an jeden einzelnen Bürger angepasst, je nachdem, was er da sehen möchte. Weißt du, das wird dann so eine Kristallkugel-Netz-DG sein, ja. Du schüttelst es, stellst eine Frage und dann steht dann so die Antwort, die du hören möchtest. Ja, wofür gibt es den Bundesrat dann, wenn er was fordert, was dann aber nicht im Entwurf steht und er es trotzdem abnickt? Wofür brauchen wir den dann? Wofür? Ah. Heißt der nicht so, weil der Sachen raten tut? Also der rät einfach so? Nein, wahrscheinlich. Ich bin nicht mal grundsätzlich gegen. Früher war ich gegen den Bundesrat, mittlerweile nicht mehr. Es ist im Prinzip das föderale Element, ne? Ja, aber Sie haben es nicht wahrgenommen, das föderale Element. Der Punkt ist, ich weiß nicht, wer genau da drin sitzt derzeit und wer da bewiesen hat, dass er keine Eier hat oder keine Prinzipien oder je nachdem, was man dafür braucht. Ja, ich denke mal, dass, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer hat die Mehrheit im Bundesrat? Über Mehrheiten gehen oder ich weiß nicht, aus welchen, oder es kann halt eben auch sein, dass sie sich denken so, naja, Hauptsache wir haben jetzt so einen Kram, weil das war ja unsere Vermutung halt eben auch, dass sie jetzt unbedingt so ein Gesetz noch irgendwie durchkriegen wollen, weil sie halt eben Angst haben, dass irgendwie die Wahl manipuliert wird oder so, oder vom Internet halt generell, weil sie halt nach Brexit und Trump halt eben gesehen haben, dass das halt eben Probleme machen kann, das Internet. Und wir haben ja auch bei Nein heißt Nein schon gesehen, wie man mit so einer Hysteria-Kampagne sowas auch durchhauen kann. Ja. Oder bei der Ehe für alle. Ich würde es echt lustig finden, wenn jemand so einfach beim Bundesrat, als es denen vorgelegt wurde, einfach hinkommt und da den Gesetzbeschluss einfach jemanden aus der Hand schlägt, so nein, böse, aus. Ich fand es auch interessant, dass jetzt mit dieser Hamburg-Geschichte keiner mehr über diesen Till Steffen geredet hat. Weil wir hatten das ist ja dieser Justizsenator oder wie das heißt, von den Grünen in Hamburg. Und das ist ja unser bester Freund. Ich glaube, wir haben ja noch keinen Politiker so oft gefeatured wie Herrn Till Steffen. Weil er ja im Bundesrat zum NetzDG Quatsch geredet hat, so Nein heißt Nein, damals erzählt hat, so ja, hier ist ja selten, dass man mal gelobt wird von den Verbänden, die das alles gefordert haben, weil man das Gesetz genauso macht quasi, wie die sich das vorstellen. Und ja, da gab es ja dieses Ding, wo sie schon vor Monaten irgendwie in der Bürgerschaft von Hamburg ihm gesagt haben, dass alles entlarvt wird und so, also quasi genau das, was im Endeffekt passiert ist. Da haben sie sich ja vor Monaten schon drüber gestritten in der Bürgerschaft. Und da war ja schon in der Kritik. Und jetzt höre ich seinen Namen, höre ich überhaupt nirgends, in keiner einzigen Berichterstattung irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, davon haben auch viele nichts gehört, was hier steht irgendwie. Also mir war es unbekannt. Also ich finde das auch ein bisschen bedenklich. Erst hatten wir das Bankgeheimnis, was so nebenbei noch weiter aufgeweicht wurde. Jetzt verschwindet Paragraph 80 Strafgesetzbuch, nämlich Vorbereitung eines Angriffskrieges. Kann mir doch aber eigentlich keiner erklären, oder? Warum? Aber ist es nicht schon älter, irgendwie 3 Monate oder so? Ja, eben, das ist schon eine ältere Geschichte. Der Punkt ist, gegen wen wollen wir bitte einen anderen Angriffskrieg führen? Gegen die scheiß Franzosen, Mann! Nein! Oder gegen die deutsche Bevölkerung. Aber wir holen die Leonie mit dem Panzer ab, so sieht's aus. Ja, ist das so schön, wieso gibt es in Frankreich so viele Alleen? damit die Deutschen im Schatten marschieren können. So nicht. So nicht. Hate Speech. Hate Speech. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Was sind das bitte für völkische Begriffe hier? Ne? Das Zusammenleben der Völker, heißt das, sie sollen getrennt sein oder wie? Hm? Das ist Ethno-Pluralismus. Das ist krass. Aufstacheln. Ja, hier ist 80a, also ein Ersatz für den 80er. Wer im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften zum Verbrechen der Aggression aufstachelt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis 5 Jahren bestraft. Was ist bitte Aggression strafrechtlich? Ich nehme an, militärische Aggression zwischen Staaten. Ja, genau. Das heißt, ich darf nicht fordern, dass wir bei der nächsten Wirtschaftskrise einfach Luxemburg oder die Schweiz einnehmen und deren Geld verteilen. Der Klassiker wäre Österreich zu annektieren. Nein, du musst das anders formulieren. Luxemburg wurde geöffnet und das Geld wurde verteilt. Ja, du bist zugeführt. Ja. Aber ist es nicht, wir haben doch Serbien damals auch angegriffen, obwohl wir uns nicht verteidigen. Das war vom UN-Sicherheitsrat genehmigt, nehme ich an, oder? War das? Nein, Serbien nicht. Das wurde damals blockiert. Das war wie halt Rombol. Auf dem Schloss Rombol haben sie sich nochmal getroffen und da ist das gescheitert und dann hat man völkerrechtswidrig angegriffen. Also. Und man hatte ja kein Mandat für die Truppen, die dort waren, die den Völkermord mit angeguckt haben. Dachte ich zumindest. Vielleicht denke ich aber auch falsch. Ich bin fest überzeugt, wir hatten das schon mal. Echt? Also mir ist es halt nur ins Auge gefallen, weil wir letztes Mal schon das Bankgeheimnis hatten. Deswegen habe ich den mit dazu genommen, obwohl er halt vom Januar ist, aber er war zumindest aus diesem Jahr. Ja. Wir hatten ihn ja vorhin schon, den König der Narren, den glitzernden Dummschwätzer, den Erben im Hauptberuf, Jakob Augstein. Und natürlich ist jetzt nach dem Entschluss für die Ehe für alle, jeder, der auch nur ein bisschen Kritik übt, sofort praktisch, ja, hier steht es ja, Schwulenfeindlichkeit. Es gibt ein paar homophobe Ecken, da kommt das Licht der Liebe nicht hin. Dunkeldeutschland! Andere sind neu, dass zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Platz für einen brutalen Schwulenhass ist, wie man ihn sonst nur aus dem Osten kennt. Das war überraschend. Also er trägt doch schon richtig schön dick auf, das finde ich gut. Also ich kenne Schwulenhass hauptsächlich aus dem Nahen Osten, nicht aus dem nicht aus dem osteuropäischen Teil. Und ist es wirklich so abwegig, sagen die also in der FAZ, was manche Gegner der Homo-Ehe behaupten, dass adoptierte Kinder ungleich stärker der Gefahr sexuellen Missbrauchs ausgeliefert sind, weil die Inzesthemmung wegfällt und diese Gefahr bei homosexuellen Paaren besonders hoch sei, weil die sexuelle Outsider-Rolle eine habituelle Freizügigkeit erotischer Binnenverhältnisse ohne alle sexualethischen Normen ausgebildet habe. Alles klar, nochmal für alle, so sieht Abstand aus, weil Schwule beim Sex häufig keine Moral kennen, besteht bei ihnen die besondere Gefahr, dass sie auch Kinder vergewaltigen. Da gab es doch dieses tolle Projekt in Berlin, wo als Experiment pädophilen Männern, junge Männer im Jugendalter zugeführt wurden, damit die dann betreuen und so. Wie ist das denn gemeint? Was soll das hier? Ich meine, hier stehen weder in der einen Seite noch auf der anderen Seite stehen irgendwelche Zahlen. Ich meine, da wird es Studien zugeben, oder? Eben, ich vermisse auch Statistiken, Studien zu. Ja, genau, diese Studien, also Moral beim Sex, wie sieht das dann so aus? So, okay, du hast gerade Sex mit einem Mann und da ist eine Schiene, die sich gabelt und da fährt ein Zug drauf und du hast den Hebel und kannst den umlegen. So ungefähr wie, okay, Moral beim Sex, was ist gerade gemeint? Nee, dazu nicht. Ich meine, gibt es da nicht irgendwie Statistiken zu sexuellen Übergriffen von Homosexuellen oder sowas? Ja, das sowas darf man doch nicht einfach behaupten. Ja? Ja, und das in irgendeiner Form belegen zu können. In Australien, soweit ich weiß, schon länger gibt es Adoptionsrecht für Homosexuelle. Und ich nehme mal an, dass man da zumindest Studien durchführen kann bezüglich Straftaten, ist sowieso vermutlich etwas, wofür es Daten gibt, aber auch ja. Ist, ich hoffe mal, dass irgendjemand Statistik führt über, was weiß ich, gesellschaftlichen Erfolg oder sowas, schulischen Erfolg oder... Also in Amerika gibt es das auch schon lange. Natürlich die eine oder die andere These bestätigen, aber ohne Daten irgendwas zu behaupten, ist völlige Platzverschwendung im Internet. In Amerika, hatten sie das nie geregelt. Also in Amerika gab es nie irgendwie ein Gesetz, was sagt, es dürfen irgendwie verheiratete Leute irgendwie Kinder adoptieren. Also ich habe gerade versucht, nach Statistiken zu googeln, Pädophilia under homosexuals, und das Erste, was ich finde, ist ein Independent-Artikel. Pädophilia is a sexual orientation like being straight or gay. Danke, Independent. Ah ja, Und der Herr Augstein spekuliert dann hier, wer das geschrieben hat, weil es unter einem Pseudonym war, und hat dann auch den richtigen sogar getroffen, ne, nämlich David Berger, den kennt man auch von Twitter. Und er schreibt hier im Netz, twittert und postet er wie das schwule Maschinengewehr Gottes. Überlegen wir uns mal, das schreibt jemand anderes, der hetero ist, aber eine andere Einstellung zu Homosexualität hat als der Herr Augstein. Und dann könnten wir auch gleich wieder eine Empörungskampagne über den Artikel schreiben. Das ist so. Ich finde, das wäre ein ganz geiler Handle. Ich glaube, ich nenne mich jetzt nicht mehr Solanum. Ich bin jetzt das schwule Maschinengewehr Gottes. Geht das, reicht das dann? Alter, Wackbar! Ein schwuler Rechter, na klar, die lesbische Alice Weidel ist Co-Spitzenkandidatin der AfD. Ja. Nach einer französischen Studie haben bei den Regionalwahlen 2015% rund 32% der homosexuellen Paare den Front National gewählt. Ja, warum wohl, Jakob? Denk doch mal drüber nach, statt hier zu schwadronieren. Hm? Warum haben die in Frankreich wohl den Front National gewählt, die Schwulen? Du. Oh. Aber das Thema wird dann, ups, ja, hier, Angst aus vor fanatischen Islamisten. Ja. Denk doch mal an die Kinder. Hate Speech ist nicht nur ein Problem des Internets, und Homophobie gibt es offenbar nicht nur bei den Russen. Ja. Also er vergleicht die FATS mit 4chan und dass jemand seine Meinung äußert in einer Zeitung, vergleicht er mit den russischen Repressionen gegen Homosexuelle. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist ein Populist reinsten Wassers. Ja. Unglaublich. War es denn ein Geist, der der Redaktion den Abdruck des Gastartikels befohlen hatte? Ja, der Geist der Schwulenfeindlichkeit. Er wurde der Sünde der Schwulenfeindlichkeit schuldig gesprochen. Oh Gott. Ich bin der Geist der zukünftigen Schwulenfeindlichkeit. Überdenke dein Leben, Ebenezer. Prüfe deine Privilegien. Pädophilie ist genauso eine Sexualität wie Hetero- oder Homosexualität. Ja, in welchem Universum? Wenn wir doch die Polizei auflösen würden, wäre das Land doch viel besser drum. Ja. Scheiße, die Überschrift, glaube ich nicht. Previous research that found that video games make you a sexist was bogus. Wer ist dieser Bogus und warum taucht er immer wieder auf, wenn es um Studien geht, die sagen, dass Videospiele gewaltbereit machen? Und wer ist dieser Bogus? Hatte ich nicht gesagt, dass Anita Sarkeesian sexy ist? Dieser Bogus. Anita Sarkeesian? Nein. Wir sollten mal diesen Bogus zu uns einladen. Der sagt so viele gute Sachen. Eine Ex-Freundin von mir meinte, die ist aber hübsch. Und ich habe sie mir verwirrt angestarrt. Was mit der Nase? Echt, da kannst du Bier bekommen. Was hast du gegen große Nasen, Mann? Was ist da los, Alter? Das ist richtig antisemitisch hier unterwegs. Sie nennen sie nur die Nase. Sarkeesian ist nicht Jüdin, Sarkeesian ist Armenier. Ja, was ist irgendwie bitter, als die zwei bekanntesten Armenier überhaupt dich das sind. Sarkeesian und die, wie heißt es? Kasparian. Ja, genau. Wenn ich Armenier wäre, ich wäre so sauer. Das ist uns doch egal, was die wirklich ist. Also, wir sind doch keine Rassisten hier. Genau, die sind einfach klar. Ja. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal gerade sagen: also, wird wahrscheinlich keine Sau interessieren, außer vielleicht die, die früher bei den Gamergate-Streams auch mit dabei waren. Aber Super Level hat jetzt seine Pforten geschlossen. Jetzt muss der Kogel was Richtiges arbeiten. Nee, der Kogel ist doch inzwischen bei Weiß. Ja, okay. Gut. Dann muss er doch nicht richtig arbeiten. Ja. Hallo, es ist schon richtige Arbeit, nichts zu tun, ja. Aber ich finde, das anstrengender als was. Es lag bestimmt an diesen frauenhassenden Gamern, die sich einfach nicht von dem Content von Super Level begeistern lassen. Und sie haben es doch so stark versucht, indem sie uns geblieben haben. Drüber nachgedacht, Lee Alexander für eine rebrandete Version reinzubringen, aber der Anwalt hat gesagt, nee, das auf keinen Fall. Turn off that pesky Adblock. Ja. Ich finde das hier fantastisch, diesen Artikel, weil er zeigt so exemplarisch, dass diese, wenn man an Gamergate zurückdenkt und an diese Digra-Sachen, wo es darum ging, dass Peer Review bei studentischen oder Uni-Schriften halt böse ist und unterdrückend und so, und dann kommen hier Leute und sagen, ja, wir haben mal die Daten nochmal analysiert von eurer Studie und ihr habt da völligen Bullshit geschrieben. Da kommt Bogus raus in ganz großen Buchstaben. Habt ihr das überlesen? Unsere Reanalyse hat Bedenken bezüglich der Genauigkeit der Daten ergeben. Also das heißt, so viel wie das war schlampig gearbeitet, und wir haben irgendwie das Gefühl, dass da jemand halt das rauskriegen wollte, was herauskriegen wollte halt. Unser Bedenken ist halt auch nicht, unsere Sicht ist es nicht, dass die moralischen Bedenken über Sexismus in Spielen unwichtig sind. Unsere Bedenken liegen da, dass mit halt Behauptungen über die wissenschaftliche Beweisbarkeit von was da, dass damit moralische Agendas betrieben werden und dass das halt irgendwann zurückschlagen wird auf die Forschung. Was ist da seine Maus? Mal, wer klickert denn da so hart rum? Ja, und da kommt gleich der. Ich habe jetzt so langsam so ein bisschen das Gefühl, das ist das neuere Narrativ wieder mal, weil das habe ich jetzt schon des Öfteren irgendwie mal am Rand gehört. Also Videospiele sind ganz schlimm. Videospiele sind das Heroin unserer Generation. Videospiele halten Männer davon ab, sich zu paaren, weil Videospiele machen Männer nicht begehrenswert für Frauen etc. Frag mal die Japaner. Hotel Mama und so weiter und so fort. Also. Wobei natürlich hier die New York Post nicht gerade ein linkes Vorzeigemedium ist. Das ist, glaube ich, ein Rupert Murdoch-Blatt. Ja, aber das ist denen doch egal. Die wissen doch, dass das hier Klicks bringt. Gerade mit so einer Headline. Das ist, glaube ich... Ja, ich glaube, die sind eher so... Wie heißt dieser Hipster-Typ von Rebel Media nochmal? McGinnis. So ja, sind die, glaube ich, eher drauf. Nach dem Motto, und, ein Spiel für Erwachsene. Und ist schon so New Games Journalism, weil er fängt halt mit einer Geschichte drüber an, wie er damals Civ gespielt hat und wie ihn das irgendwie eine ganze Nacht lang wach gehalten hat. Da ist sein Penis abgefallen und seitdem. Ja. Und seitdem hat er sein Leben nicht mehr unter Kontrolle und schickt die Siedler raus, um Straßen zu bauen. Ja. Wahrscheinlich. Eigentlich ist das wie ein konservatives Blatt. Also, und ist von Rupert Murdochs News Corporation. Ja. Also After a while I realized that becoming the master of a fake world was not worth the dozens of hours a month it was costing me. And with profound regret I stashed my floppy disk of civilization in a box and pushed it deep into my closet. I hope I never get addicted to anything like Civilization again. So you don't watch TV, you don't read books, you don't listen to music, you don't go to sports events, you don't do anything, right? Verdammte Zivilisation, ich brauche einen neuen Schuss von Zivilisation. Der Punkt ist, fast alles, was wir auf dieser Welt tun, ist im Endeffekt sinnlos. Also mach einfach das, was dir Spaß macht. Ja, eben. Du musst irgendeinen Sinn in deinem Leben finden, es wird vermutlich irgendetwas sein, das dir Freude macht, ob das jetzt Kinder aufziehen ist oder Videospiel macht. Ja. Guckt mich an, ich habe so viel Freizeit, dass ich ein Spiel spielen kann, ohne Probleme, ohne irgendwie Abwechslung auf meinen Job. Es ist so schlimm. Millionen von Menschen, vor allem junge Männer, sind so gefangen in den Klauen der Videospiele, die viel besser aussehen als ihre Counterparts von 1990. Und oft gibt es sogar Spiele, wo viele Spieler zusammenspielen. Das nennt man dann Multiplayer. Spooky, scary. Mal sehen, wie die Leute durchdrehen, wenn es anständige VR gibt. Oder noch besser, wenn es PCIs und CBIs gibt, also Computer Brain Interfaces. A surveys tell us that these men are happy. Also die Leute sind offensichtlich glücklich, so wie es ist. Verrückt, oder? Das sagen die Leute auf Heroin auch. Ja, genau, das sagt er ja hier auch. Also. Der Typ, Alter. Der Typ. Substitute for living. Ja, und das gilt natürlich auch für Golf, aber sehr selten hört man von Leuten, die ihren Job wegschmeißen und in Mutters Basement wohnen, weil sie Golf spielen wollen. Ja, ja. Substitute for living. Sind nicht irgendwie 92% der Antifa in Moms Basement? Eine große Menge junger Männer fällt als Arbeiter weg und wird der willige Sklave der PlayStation. Steht hier wirklich. Du hast schon Automatisierung gehört, dass wir irgendwann sowieso keine Arbeitsplätze mehr für die Leute haben. Und hier kommt dann dein Argument, Kasim. Heroin Addicts are happy too, as long as they're high. Ja, das ist eigentlich gesund. Welche Zukunft wartet auf Menschen, deren 20er in die Kiefer einer Xbox gesaugt wurden? Ja? Diese Menschen, die wollen ihr Leben mit 30 erst anfangen und sie haben dann einen Nachteil und sie werden am Boden sein. Aber vielleicht werden sie auch gar nicht arbeiten gehen und weiterspielen. Und ne, als Hinweis, Frauen interessieren sich nicht so für Männer, die weniger erfolgreich sind als sie. Ne? Also, wo ist denn überhaupt sein Problem? Also seiner Argumentation nach würden diese Leute ja natürlich aussterben. Also wo ist sein Problem? Macht sich aber halt Sorgen die Text, Alter. Addiction, Millennials, Unemployment, Video Games. Ja, Mann, einfach. Aber auch hier, also seine Furcht ist, dass es einen Konflikte gibt für beide halt. Ja? Also dass die Frauen halt so, ich finde keinen, daran sind nur die Videogames schuld. Ja, und, ja das ist so furchtbar. Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die Suchtverhalten bezüglich Videospiele haben, ja. Aber das liegt einfach daran, dass sie generell, wie soll ich sagen, anfällig für diese Süchte sind. Ich bin der Ansicht, dass wenn es diese Videospiele nicht geben würde, würde sich das anders äußern. Ja. Und Eskapismus ja. Ist das einfach. Und es werden immer mehr Menschen Eskapisten, weil die Realität immer dystopischer für viele Leute wird. Das mögen halt die Damen und Herren in ihren Büros in Berlin nicht mitkriegen, aber für Leute, die irgendwo nicht jemanden kennen, der jemanden kennt, wo man dann einen Job kriegt, wo man eigentlich irgendwie machen kann, was man will, die Leute arbeiten irgendwie 8 bis 10 Stunden am Tag, kommen heim und das Einzige, was ihnen diesen Kick verschaffen kann, aus der Realität sich auszuklicken, sind halt Videospiele. Und ich kann es keinem übel nehmen, bei dem, was draußen abgeht. Vor allem, ich meine, das ist, aber ich weiß auch nicht, es ist einfach, Videospiele sind einfach die low-hanging fruit, die werden immer wieder da gebasht. Ich meine, du kannst dich genauso gut in Bücher und Comics und was weiß ich flüchten, ja. Aber hast du schon mal irgendwie gehört, die Kinder sind süchtig nach Büchern und keine Ahnung. Ne? Ja, aber der Narrativ. Weiterlesen, dann werden die sich nicht fortpflanzen. Aber der Narrativ ist wesentlich älter, aber das gab es auch schon. Da hieß es dann ja, wenn eure Kinder Bücher lesen, also Romane, dann können sie die Realität und die Romanwelt nicht mehr untereinander unterscheiden und die werden ganz blass, weil sie den ganzen Tag drin hocken, um zu lesen. Die sind aber mehrere hundert Jahre alt. Ja, gut, ich meine, wir haben 50 Shades of Grey. Es gibt ja Menschen, die haben das ernsthaft so gesagt. Es gibt ja Menschen, die versuchen, tiefgründige politische Vergleiche anzufertigen und benutzen dafür Harry Potter-Metaphern. Also von daher, ja, ich verstehe das. Ja, das haben sie auch damals schon bei irgendwelchen Philosophen gesagt, dass sie mit ihren Schriften irgendwie die Jugend verderben und so ein Zeug. Ja, diese Leute gab es immer und sie waren immer auf der falschen Seite der Geschichte. Diese Nazi-Rhetorik hier. Sich gegen Kunst zu stellen, war immer eine scheiß Idee. Ja, aber jo, Kunstfreiheit ist doch Narzissmus, hat doch Christian Hubert geschrieben. Ja, ja. Wie, wenn Videospiele Kunst sind, warum sind sie, können kein politisches Medium sein? Auf jeden Fall, wenn uns irgendwelche Spieleentwickler gerade zuhören, ich würde auf jeden Fall gerne einen Walking-Simulator spielen, ja. Wo ich irgendwie an der... Wo ich bitte eine schwarze Transgender-Lesbe in einer gleichgeschlechtlichen Position... Schwarze Transgender-Lesbe auf der Beerdigung von Super Level möchte ich gerne spielen. Ja, spielst du doch. Also ich habe ja über Hamburg sehr viel nachgedacht, was Spiele angeht. Da ließe sich schon sowas stricken, dass du halt entweder der eine spielt die Polizei, der andere spielt die Chaoten, weißt du, und dann so Echtzeitstrategiemäßig musst du halt neue Wasserwerfer ranschaffen oder Steine aus der Straße brechen. Ja, oder ein Politiker-Modus gibt es dann auch. Da gibt es bestimmt Mods für Rom 2 oder sowas für. Ne, gibt spielst halt State of Emergency. Ich glaube, das kommt ihm nah ran. Ja, aber Spiele sollen ja sich sowieso verändern. Deswegen macht die Gamescom einen Gamescom-Kongress. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, die Gamescom ist geändert worden. Hm. Nee, ich glaube, das gibt's schon länger. Also, ja, aber wenn ich mir angucke, was da halt in diesem Programm für, ich weiß nicht, was in den letzten Jahren passiert ist. Ja, haben wir ja schon drüber geredet gehabt, hast du wahrscheinlich vergessen, aber das war auch schon so schlimm, auch mit irgendwelchen Politikern dabei, auch mit diesem ganzen von wegen Frauenkram, auch mit dieser, die auch irgendwie so als die Mutti irgendwie des deutschen Computerspieletums da irgendwie bezeichnet habe, mal diese eine, die auch mal so grantig guckt und irgendwie so ein Netzwerk fürs Anheuern von irgendwelchen Diversen da irgendwie gegründet hatte und so, die auch auf der Republika redet, die war da auch schon dabei. Ja, also das ist nichts Neues. Auf Deutsche laden die Sarkisians und Mars-Leute ein, ja? Ja. Ja, also hier ist es, deswegen habe ich es eigentlich auch nur gebracht, weil wir werden hier gleich auf einen alten Bekannten stoßen, den Fließtext, der da einen Vortrag halten darf. Und zwar der gute Matt Lees, wer sich an Gamergate erinnert, weiß, dass das ein absoluter Hanswurst ist, der im Endeffekt von Anfang an seine paar YouTube-Zuschauer und alles dafür benutzt hat, halt das Narrativ zu plärren und dann später auch nochmal, ich glaube, im Guardian einen Artikel darüber schreiben durfte, dass ja Gamergate Old Trump erst möglich gemacht hat, sozusagen. Ja, wer will einen neuen Rundfunk-Vertrag haben und direkt daneben kommt der Typ dann irgendwie. Weil da sind die wieder alle dabei, ja, mit den Landesmedienanstalten und diesem ganzen Zeug. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass die... Alt-Right, das ist total wichtig für Computerspiele. Gamergate und Alt-Right. Ja, ja. Wie die das einfach mal so dahinschmeißen, ne? Ja. Ist absolut halt das Ende, natürlich. Auch diese Aufzählung finde ich halt auch so ein bisschen. Mehr als Wissen, Games bilden, mehr als Business, Games lohnen, mehr als Gamification, Games verwandeln, mehr als Recht, Games fundieren, mehr als Leben, Games faszinieren. Mehr als Leben. Oh, was soll das? Im Prinzip, man will Kunst und Kultur für politische und monetäre Zwecke einspannen. Das, was wir gerade mal wieder nicht brauchen, aber naja. Ja, und für Ideologie vor allen Dingen, also für Kirche ist das ja im Prinzip. Ja, das hat da jetzt politisch gemeint, aber ja. So. Mit mehr als Recht Games fundieren? Kann mir das irgendwer erklären? Nein. Die fundieren. Die machen dich zum Fundi. Also es klingt ja vermutlich einfach gut, ansonsten habe ich keine Ahnung. Könnte höchstens sein, dass es ein Fachvortrag ist, wo es darum geht, dass du dein Game richtig rechtlich absicherst. Das steht dann mit da. Haltung. Das mit steht, Haltung. Das steht dann da irgendwo über dem Eingang ganz groß. Mehr als Wissen, mehr als Business, mehr als Gamification. Und dann rüttelt irgendwer an irgendeinem Seil und dann fällt das ab. Und dann steht da irgendwie hier: Hass ist Liebe, Freiheit ist Sklaverei und so. Darunter. Arbeit macht frei, sowas. Ja. Lasst doch die Spieler einfach in Ruhe, wenn ihr sie nicht mögt. Geht Platten hören oder tanzen oder Rollschuh fahren. Macht doch irgendwie so. Ich habe vor allen Dingen auch schon gehört, dass Merkel dieses Jahr auch zu Gamescom kommt. Ja, die eröffnet die dieses Jahr. Heilige Scheiße. Erstmal eine Runde Counter-Strike. Ich stehe vollkommen hinter den Computerspielen. Merkel wüsste nicht, wie man Counter-Strike schreibt. For those wondering why some of the pages on wise.com might not work, we have disabled all archiving services of all our web pages. This includes archive.s, waybigmachine.org, megala.jp and other right-wing archiving websites. Seit wann ist Wayback Machine right-wing, ihr verdammten Kulturmarxist? Seine Scheiße! Oha. Die schöne Ironie ist, du hast den Post da und das ist ein Archive-Link. Yeah. This will have an effect of some of the articles we are taking a stand against racism, bigotry, Islamophobia and capitalism alongside SVDSE and NPR.org and are preventing all archiving services which are being used by right-wing activists to discredit us and other reputable news outlets on popular forums and subreddits by having archived articles, blog posts and opinion pieces by respected industry experts and journalists without giving us a chance to update, remove or edit some before spreading content. Das ist geil. Also in kurz, Archive sind rassistisch, das müsst ihr euch jetzt merken. Archive sind rassistisch. Du wirfst es deinen Gegnern vor, dass sie dich zitieren. Das ist das Erbärmlichste, was ich seit langem gehört habe. Darf ich das kurz zusammenfassen? Und zwar im Großen und Ganzen sagen die einfach nur, dass sie so viel Bullshit schreiben, dass sie jetzt verstärkt daran arbeiten, dass alles im Erinnerungsloch verschwindet, damit sie dann gleich noch mehr Bullshit nachschieben können. Ja. Gut, immerhin können wir uns alle sicher sein, dass so Artikel wie, keine Ahnung, ordnen Sie diese 10 Penisse diesen berühmten Personen zu, ja, dass die nicht archiviert werden. Ja, was archiviert wird, sind diese polarisierenden Scheißartikel, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, erinnere mich noch an die Gamergate-Zeit, aber auch jetzt auch an die Flüchtlingskrise, ja, wo zum Beispiel so Aktionen wie Fluchthelfer.in unterstützt wurden, ja, dass so eine Scheiße im Erinnerungsloch verschwindet, ne, damit man die dann nicht mehr eventuell nachher dafür haftbar machen kann. Das könnte man auch. Damit sie hinterher sagen können, so, wir haben nie falsch gelegen, wir hatten immer recht. Guckt euch alle unsere Artikel drin, alles, was da drin steht, ist genauso auch passiert. Wir waren immer im Krieg mit Eurasien. Ja, genau. Ja. Das fand ich der auch so interessant. Der Narrativ hat sich gedreht, aber das könnt ihr nicht beweisen. Der Tim Pool, der hat ja in seinem Interview mit Dave Rubin, das ist ja auch so ein Rechter, wie ich gehört habe, beim Spiegel. Genau. Da hat er ja knallhart erzählt, dass irgendwelche Berater rumgerannt sind und gesagt haben, hier, macht mal Social Justice Zeug, so, das verkauft sich gut. Das hat sich nie gut verkauft. Diese Leute haben einfach eine Abneigung gegen Zahlen, oder? Ich denke auch mal, dass die Berater wahrscheinlich auch meinen, so, ja, das ist ja gut und richtig und so, und deswegen wird sich das schon irgendwann mal gut verkaufen. Also es sind, glaube ich, auch eher so die Banaschuks oder so, die dann da irgendwie sagen, so, ja, hier, wollt ihr einfach mit Rechten Geld verdienen? Kennt ihr Louis Levau? Ich finde den ganz gut, ja. Ja, der macht regelmäßig leichte Schreianfälle. Ja, er hat immer sehr gute Rants, finde ich eigentlich. Also. Ja. Das ist ein typisches Beispiel für jemanden, der einfach nur seine Ruhe haben wollte beim Zocken und dann haben die Politiker ihn gestört und jetzt... Ja. Jetzt ist er sauer. Just wanted to play video game. Na gut, aber der Louis hat aber Politikwissenschaften studiert, glaube ich. Also... So ganz einfach nur von außen war der, glaube ich, jetzt nicht. Also der hat das schon studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Interessant. Ich habe gerade mal versucht, einen Weißartikel zu archivieren und dann steht da einfach nur 404, der Link ist tot. Alles klar. Also wahrscheinlich haben die einfach, das ist kein Problem. Du kannst ja in deinem Server quasi einstellen, wer darauf zugreifen darf. Du kannst ja einzelne IP-Adressen und sowas kannst ja blocken. Das ist kein Problem. Ich habe schon mehrere Leute Workarounds gefunden. Finden sie bestimmt im Internet. Vielleicht durch ein Embed oder so? Ja, vermutlich. Nicht, aber auf jeden Fall, ja. Was ist hier mit der Anne? Ja, das ist ein Beitrag zu Tauberfilme. Die Aktion, wo alle über Peter Tauber gelacht haben und seine Fettnäpfchen-Genauigkeit mit den 3 Minijobs, die man nicht braucht, wenn man nur was Ordentliches lernt. Und natürlich muss Dane sich zu Wort melden und sagen, dass die Situation für Frauen noch viel schlimmer ist, wenn die einen Minijob haben oder 3. Das ist eigentlich schon alles. Also wie im Krieg, leiden auch die Frauen in der Unterbeschäftigung am meisten. Aber das haben wir uns ja eigentlich gelten können. Ne? Denken können so. Meteoriteneinschlag auf der Erde, Frauen am meisten betroffen. Genau. Geht. Man kann Website noch als PDF. Egal. Ja, das finde ich auch sehr lustig, weil wir bei der Frau Stokowski ja regelmäßig die Nabelschau kritisieren und diese sehr ego-bezogenen Artikel und so. Und das sehen wohl auch andere Leute so, wie dieser User hier, @demokratiedoc. Etwas off-topic, aber kann es sein, dass es in ihrer Welt nur um Frauen, Homosexualität, Wut und Katzen geht, also ständig um sie selbst? Und Frau Stokowski, schlagfertig, wie sie gerühmt wird von vielen. Mich als wütende lesbische Katze muss da sagen, miau, miau, weiß nicht, lol, miau. Also so, wenn man sie ernsthaft fragt, meinst du nicht, dass du irgendwie ein bisschen zu prätentiös bist, antwortet sie damit, dass sie noch einen draufsetzt. Fantastisch. EU und Japan einigen sich aufs Freihandelsabkommen. Ja, wir haben da kurz was durchgeboxt, also viele Details sind noch nicht fertig besprochen, aber als Antwort auf Trump und seine Absage zum TTIP haben wir jetzt hier, ja. Aber die Frage, die alle interessiert, ist doch, werden Hentai billiger? Weißt du da schon was? Nein, bisher noch nicht. Das Problematische ist, soweit ich weiß, hat das Freihandelsabkommen hier wieder diese überstaatlichen Konzerngerichte, die in CETA drin waren. Super. Ja, total, ne? Jedem, der es unternimmt, diese verfassungsgemäße Ordnung zu beseitigen und so, ne? Ja. Artikel 20. Ja, das hatte, glaube ich, einer von unseren Zuschauern gefunden. Hier geht es halt um die Panik, wegen sexueller Belästigung beschuldigt zu werden. Und das greift halt immer mehr um sich und liegt an politischer Korrektheit, wie die hier auch schreiben, was ich auch absolut unterstreichen kann. Also, das ist richtig. Ne? Also... Weil gerade in Amerika mit dieser ganzen College-Panik und so, das ist immer schlimmer. Und in Deutschland haben wir ja auch genug Sachen mit dem Ja heißt Ja, Nein heißt Nein, Zeug irgendwie. Ja, und wenn du dann keine Zeugen hast, deswegen hier halt auch, dass man nicht mehr irgendwie sich alleine mit den Leuten unterhalten will, damit man einem dann nicht irgendwie was angehängt werden kann. Das ist dann leider die traurige Realität dieser ganzen Panik. Man sich da nicht mehr darauf verlassen kann, dass das Gesetz irgendwie einen auch schützt als Beschuldigten. Es ist halt das Problem, dass diese Leute immer dafür sind, das unschuldig bis die Schuld bewiesen ist Prinzip aufzulösen. Ja, ja, genau. Das wurde damals als zu täterfreundlich bezeichnet. Und dieser Spruch mit dem Täter schützen statt Opfern, den habe ich in dieser Legislaturperiode andauernd im Bundestag gehört. Also das war so mit deren lieblingsrhetorisches Ding irgendwie bei jedem Dreck, den man unbedingt durchpeitschen musste. Bitte nicht. Du hast in einer zivilisierten Gesellschaft nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast weniger Probleme damit, dass du Leute einsperrst, die unschuldig sind, oder du hast weniger Probleme damit, dass Leute, die schuldig sind, da wegkommen. Und wir haben uns dafür entschieden, das ist wesentlich besser in meiner Meinung nach, dass wir Unschuldige schützen, indem die nicht zu Unrecht in den Knast kommen. Und dafür akzeptieren wir, dass halt dummerweise ab und zu Straftäter da haben sich zumindest, da sind zumindest die Leute, die in den letzten 4 Jahren im Bundestag waren, nicht der Meinung gewesen, dass das eine gute Entscheidung war. Nachdem Marvel eigentlich schon fast am SJW-Virus verreckt ist, zumindest der Comic-Arm von Marvel, scheint DC jetzt, keine Ahnung, Lemming-mäßig auf die gleiche Klippe zuzulaufen. Boring! Gibt's doch schon 1000 Mal. Captain America, ja, mit Civil War oder so. Was hat er gesagt? Heil Hydra oder so? was dann irgendwie mega der Twist war. Ja, aber der Witz ist, der Joker soll praktisch die Rolle von Batman übernehmen. Wieso? Der ist eh viel cooler. Ja, der ist halt ja, ein bunter, progressiver Mirror, keine Ahnung, aber... Bunt. Ist ein weißer Mann mit Schminke? Ist... Ja, Batman ist ja der böse Rechte. Ich meine, der kämpft für die Einhaltung von Gesetzen. Ich meine, das ist ja fast so schlimm wie in Hamburg. Das ist so ein Kapitalist, der sich daran stört, dass seine Familie ihm weggenommen wurde. Dabei hat es die Bonzenschweine doch genau richtig erwischt. Ja, eben. Die werden sowieso irgendwann im Gulag gelandet, also wieso nicht? Er hat halt diesen kleinbürgerlichen Traum vom heiler Familienwelt geträumt, ja, und ja, jetzt. Ein Aufstiegsideologe. Bereut. Anti-Batmanista. Ja, dabei ist er schon schwarz angezogen. Das muss zwar nicht helfen, obwohl in den 60er Jahren war es nicht. Also das hat er sich doch schon verbessert. Kann auch froh sein, dass sie in Amiland nicht so ein strenges Vermummungsverbot haben. Ich bin Batman, ich bin hier, um sie zu Wasserwerfer. Ja, obwohl, der hat ja auch immer Ärger gekriegt, dass er ein bisschen lang ist. Der hat auch Ärger mit der Polizei. Er ist bloß besser ausgerüstet als die Antifa. Das wäre aber doch eigentlich auch gut. Das wäre doch mal ein Job für die Antifa. Die sollen sich coole Kostüme ausdenken. Und so Dinger, mit denen sie sich an Häusern lang schwingen können und so. Machen sie doch diese, wo Solano auch drauf geklettert ist, Bauzäune und so. So geil, diese geilen Barrikaden, die bauen aus drei Mülltonnen. Echte Demonstranten von früher lachen sich die Augen aus. Und das habe ich extra für Chris rausgesucht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich finde es auch sehr schön. Dabei habe ich heute gar nicht Geburtstag. Was? Was ist das? Das ist Game Church. Ja, die wollen den Spalt. Ich kann es lesen, ich bin bloß fassungslos. Ich finde es, Jesus Christus als Endgegner kannst richtig alles, was du gelernt hast, voll auf den rauf. Nein, Satan ist als Endgegner. Dann steht er wieder auf, ein bisschen Scheiße von vorne oder was? Und bewirft dich mit Fischen und Broten. Das Icon oben links finde ich ganz toll. Das ist Jesus mit einem Controller von der Xbox. Cool, ja. Ja, willst du jetzt irgendwie sagen... Kumpel Christus. Ja. hat er... Oder er hat es nicht richtig hingeguckt. So die New York Post ja, hatte recht, das war natürlich Alter. Klar. Das die war New natürlich York klar, Post dass das Jesus so ein Console-Peasant ist, ja. Die New York Post... Die New York Post hatte verdammt nochmal recht. Das ist immer alles nichts geworden. Das ist der Grund, warum man in der Bibel nach seiner Geburt erst wieder von ihm hört, wenn er 30 ist. Zwischendrin hat er... Das kann gut sein. Zwischendrin hat er nur Civilization gespielt. Und die drei Könige haben Weihrauch, Myrrhe und eine Plaisy gebracht. Ja, genau. Aber du kannst zum Beispiel hier Mission Trips, du kannst mit denen auf Missionsreise gehen. Ja? Trips, ja, Trips kann ich da bestimmt bei dir. Fährst du zur E3 und darfst da Leute ansprechen, ob sie, ob mit sie Gott Jesus irgendwie schon mal gehört haben. Ja. Wir sind bei Twitter. Meine Frage: Von welcher Kirche ist das eine Initiative? Ist das einfach nur von evangelikalen Christen oder ist das eine offizielle Initiative, was weiß ich, von der katholischen Kirche oder so? Bestimmt nee, von ich gehe mal davon aus, dass das so eine typische amerikanische Geschichte ist, oder? Also ja, nichts wirklich Amtskirche-mäßiges. Game Church. Ja, gut, wenn der Papst anfängt, Counter-Strike zu spielen, dann werde ich vielleicht etwas gnädiger. Ja, aber hört mal, das könnte mal echt gut sein. Wenn der Papst zeigen, wo ich einen Templar spiele und ich kann Deus Vult reinschreien, das ist geil. Der Papst spielt aber... Rajbi! What would Jesus play? Geil. Not from the decade, bringing a message Jesus love for excellence in the culture of video games. Das bringt ja mich auf. Kennt ihr diese jungen Republik? Dämonen in den Arsch treten. Join Game Church City, the nerd family you've always wanted. When you have been gaming all night with this random stranger and getting a strong bond with him and then suddenly logs off. Das ist, Alter, christliche Gamer-Memes, Alter. Das ist so, es sind so, oh mein Gott, das sind so rare Memes, oh mein Gott. Ob es jetzt auch noch ein Pepe geben wird in Zukunft, so Jesus-Pepe? Ja. Und Jesus-Gamer-Pepe? When you carry your whole team and you feel like the good shepherd. Feels good, man. Feels good, man. Alter, ich stelle mir so vor, das ist wirklich so, was glaubt ihr? Okay, wir müssen mal eine Debatte führen, okay? Wäre Jesus für Gamergate oder wäre er dagegen? Jesus wäre natürlich für Gamergate, er ist doch für die Aussätzigen. Also wäre er ein Nazi. Getretenen. Er ist ein Proto-Gamergater. Ja. Oh Gott. Jesus ist bei Polygon in den Tempel gegangen und hat bei denen die PCs vom Tisch runtergeschmissen. Nee, die Konsolen. Hat so gesagt, was sollen diese Konsolen im Haus meines Meisters, das PC? Jesus hat einfach ganz oft No-Clip angehabt, da ist er aus der Höhle rausgekommen und übers Wasser gelaufen. Ja. Alter. Der Sohn des Sys-Admins, ne? Das sind ja gleich zwei fiktionelle Gesellen. Jesus Ping war so hoch, dass er erst nach 3 Tagen respawned ist. Ah, geht, spielt ja eigentlich nicht einfach im God-Mode. Wir haben irgendeinen Obdachlosen von der Straße aufgehoben. Hier kommen. Er hat sich ja extra via Maria downgegradet, damit er mit normalen Jesus Leuten spielen kann. Otaku steht da auf dem Banner. The Memes. Aber als ich in Japan war, gab es auch irgendwie einen Manga, da haben Buddha und Jesus zusammen gewohnt. Ja, der war übrigens super, der war richtig gut. Wie hieß der noch? Super beste Freunde oder was? Nee, anders, aber... Ziemlich beste Freunde. Vor allem Jesus, in dem Manga, da befreundet sich Jesus mit der Yakuza und so und dann erzählt er die ganze Zeit irgendwie, ich bin hier der Sohn des Bosses und so, weißt du, dann, oh, ist der Sohn des Bosses, ja. Und die ganzen Kriminellen scharen sich um ihn, so wie in der Bibel, ja. Und er erklärt ihnen irgendwelche Weisheiten. Das ist ganz schön. Das ja, soll Jesus ist voll cool, Alter. Ich mag den jetzt, was soll der Scheiß? Dass man so nach dem Motto, ja, CTF, I love Christentum now. Saint Young Men, genau, das war der. Alter, wann kommt die Version mit Allah? Was ist denn hier eigentlich? Ja, die darfst du nicht zeigen. Da war oben aber schon irgendwas von wegen, sowieso erzählt uns von seinem muslimischen Glauben, aber wann ist hier eigentlich Sonntag hier? Das verstehe ich nicht. Also ich muss sagen, ich habe nach der Überschrift habe ich zuerst gesagt, das wäre so ähnlich wie das wie der Pokémon Go Kommentar von Hillary Clinton. Irgendwas ganz ganz cringe-mäßiges, aber Pokémon Go to the polls. Das ist echt gar nicht so schlecht. Pokémon Go jetzt nicht wirklich explizit gegen Zensur in Videospielen so positioniert, ja. Hm. So, dann ist Jesus unser Mann. Our guy. Wir haben ja auch Christ-Centered Gamer öfter gefeatured, als wir noch mehr Inhalte hatten. Und die waren ja auch, die glauben zwar auch an Gott, aber die waren total korrekt und haben vor allem vernünftige Regeln für ihre Linse gehabt, weil die halt religiöse Linse zwar benutzt haben, aber daneben auch nochmal neutral bewertet haben. Genau, die hatten zwei verschiedene Wertungen, ne? Boah, Alter, wenn ich mir das so überlege, ne, das Lieblingsspiel von Jesus muss ja eigentlich Doom sein, ne? Der darf da alle Dämonen abschlachten. Erstmal voll Deus Vult und dann zack, ab in die Hölle, noch mehr Dämonen schlachten. Also ich bin der Meinung, der sollte einfach die andere Wange hinhalten und dann geht das schon. Ich glaube, der spielt am liebsten Super Bass. Alter, stell dich einfach mal vor, in der Zukunft werden wir unsere Gaming-News von Game Church bekommen, Alter. Game Church. Das sind da Predigten, keine News. Die letzte Bastion des guten ethischen Spielejournalismus, ne? Die einzigen, die uns nicht Sexisten nennen, ne? Ja, ne? Vor allem kann man bei Steam irgendwie so einen Startsound festlegen? Dann würde ich mir so ein Die heilige Granate. Oh ja. Halleluja. Sieht halt echt so aus, als würden die wirklich ja erst Gamer sein und dann irgendwie religiös. Also das sieht aus wie ein Bild von Thor gehabt. Die haben ja 20 Jahre mehr Erfahrung da drin, Leute auf ihre Seite zu ziehen als SJW. Ja. Ich glaube, irgendwas einem nicht so runter, so in den Hals mit Religion in jedem Post, weißt du? Naja, hier ist überall ein Jesus drauf, also. Okay. In erster Linie ist dann Controller drauf. Also jetzt kommt die kalte Dusche immer hier. Wenn ich solche Aktionen sehe, das ich weiß nicht, das kommt für mir kommt es immer so vor wie so ein Hello, Fellow Kids. Ja. Also falls ihr jetzt dachtet, es gibt einen Gott, hier, da, es gibt keinen Gott, bitte. irgendwie ist sie manchmal cool, aber meistens scheiße. Das ist das Problem, ja. Und Julia Schramm erzählt, wie sie Marx und Designertaschen vereinbart. Ja, die macht einfach andere dafür arbeiten und dann ist gut. Genau. Ich meine, Marx hat es ja auch irgendwie geschafft, nicht zu arbeiten und dann mehr zu wollen. Das ist das Beste. Ja. Marx hat von Aktien gelebt. Ja. Ja. Ja, Julia Schramm ist auf jeden Fall so viel gut, wie sie Punk ist. So. Ja, vor allem so eine billige. Also auf der einen Seite will man krass Marxist sein und so. Und wenn dann einer deine Widersprüche hinterfragt, sagst du, naja, ich will ja nicht scheiße aussehen. Ja. Wie kann man, also dann muss man eigentlich den marxistischen Hut weglegen, weil genau das darum geht es ja bei Marxismus oder Sozialismus. Dass alle gleich scheiße aussehen. Genau. Ja, ist halt so, wie nennt man das, Champagner-Sozialismus oder so? Ja. Kaviar-Kommunisten. Das war das, genau. Blieb den ganzen Abend beim Weißwein, 6 Stunden, diskutiert es über deutsche Politik, das große Ganze. Das hätte ich übrigens gerne als Video. Das ist sicher so gut wie die Julia Schramm 1 Druff im Morgengrauen. Ja, ja, das ist geil, der erste Satz. Blieb den ganzen Abend beim Weißwein. Ich erkläre jetzt mal, was hier in Deutschland abgeht. Das große Ganze. Das große Ganze. Bio-Riesling aus Rheinhessen. Bah! Ich würde sagen, das ist rechts. Das klingt so deutsch. Ja. Rheinhessen. Was ist denn an importiertem Riesling falsch? Hä? Genau. So lange Transportstrecken. Aber ach so. Von Rheinhessen nach Berlin ist ja eigentlich auch schon importiert. Eigentlich ja. Sehe schon, alles kompliziert genug. Was schreibt sie noch? Für die Ankerklausel hat sie sich entschieden, einfach weil sie da mal hin wollte. Bla bla bla. Junge Politiker, bla. Okay. Sie ist so deep. Auch inhaltlich verschwimmen die Grenzen immer mehr. Das ist doch subtil ausgedrückt, dass sie nach 3 Gläsern Hacke war. Ja. Oh Gott, die kandidiert echt für den Bundestag jetzt. Eine cognacfarbene Designertasche, bla bla bla, okay, ja. Die berühmte cognacfarbene Designertasche. Ja, das ja wo ist denn jetzt kommen hier, Alter? Kommen wir mal zum Fleisch des Artikels. Wo sagt sie denn, wie sie das vereinbart? Da, sagt sie doch hier. Die, neben Schramm steht die cognacfarbene Designertasche von MCM, die im Laden um die 600 Euro kostet. Rosa Top, schwarze Herzchen, Designertasche. Das ist dann irgendwie trotz allem überraschend. Ach, es ist eh schon alles kompliziert genug. Da will ich nicht auch noch scheiße aussehen, sagt Schramm. Schlagfertig ist die. Schlagfertig, ja. Geschlagen ist die vielleicht, aber. Meine Güte, ey. Und wie ist es bei den Linken? Ich fühle mich da sehr wohl, sagt sie. Zum Warmwerden werden die Klassiker. Regierungsbeteiligung der Linken, falls Martin Schulz SPD Kanzler werden sollte? Ja, SPD, so eine Rechtigkeit. Ehrlich meint. Ja. Linke tun sich mit dem Konstrukt des Nationalstaates schwer. Kulturgemeinschaft. Mhm, die ist gegen Nationalgrenzen, aber für Verwaltungseinheiten. Darüber hinaus sei Deutschland halt eine Kulturgemeinschaft. Antideutsch sei sie nicht. Sie macht und machte aber gerne mal antideutsche Witze. War alles nur ein Joke, Bomber Harris, Feuerfrei. Lol, it's just a prank, Bro. Sie ist gegen einen Staat mit Grenzen. Das heißt, sie hat irgendwas nicht verstanden oder sie ist tatsächlich antideutsch. Ich nehme an, sie hat irgendwas nicht verstanden oder war zu blau. Ja, sie ist Internationalistin, denke ich mal. Wie sieht ein Staat ohne Grenzen aus? Allumfassender Staat oder was? Ich verstehe das nicht. Somalia ist ein Staat ohne Grenzen. Somalia ist ein Staat ohne Regierung. Das auch. Für das erste Buch soll sie 100.000 Euro bekommen haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war Klick mich. So hieß das. Ich habe es nicht gelesen, aber das ist der Titel und es reicht auch, glaube ich, schon. Es wurde wahnsinnig oft getweetet, ich meine etwas stolz zu erkennen. Tja, ja, sie sucht Anerkennung, das ist klar. Ein obdachloser Zeitungsverkäufer kommt zum Tisch. Es ist klar, dass Schramm ihm etwas geben muss. Es ist klar. Tut sie auch. 5 Minuten später kommt ein Mann vorbei, der Süßes gegen eine Spende anbietet. Schramm kauft uns Raffaello. Ja. Virtue Signaling. Unglaublich wichtig auch zu wissen. Ach ja, genau. 50 Shades of Merkel. Das war das, was sie auch auf der Republika vorgelesen hat. Von dem Honorar, das sie von einem Verlag aus dem Bertelsmann-Konzern bekommen hat, finanzierte sie sich also das Marx-Studium. Ich bin ja Teil des Systems. Ich muss wie jeder Mensch einer Lohnarbeit nachgehen. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht dagegen sein kann. Es ist einfacher, Missstände aus einer privilegierten Position zu bekämpfen, sagt sie. Es ist wie mit der Tasche. Schramm sieht keinen Widerspruch darin, sich für Arme einzusetzen und eine Monatsmiete am Arm zu tragen. Ist es eine oder ist das nur ungewöhnlich? Nee, ich glaube eher, dass er halt Reiche hassen tut und nicht aus der Liebe zu Armen irgendwas macht. Aber ja, das wäre ja bissig, wenn man das so formulieren würde. Ja, aber dann und weiter unten hier sagt sie, das Oberteil ist vom Primark und dann wird sie natürlich gefragt, wie die Produktionsbedingungen sind. Ich glaube, ganz viel an der Primark-Kritik schwingt ganz viel Armenverachtung mit. Die Diskussion sei bei vielen Grünen elitär. Viele Arme können sich einfach keine teuren Klamotten leisten und freuen sich über bezahlbare Mode. Du bist so ein Marxist, du bist genauso ein Marxist wie, keine Ahnung, Angela Merkel oder Konrad Adenauer wäre gut, glaube ich. Du bist genauso ein Marxist wie Konrad Adenauer. Das ist wie, wenn man ihr gesagt hätte, so, hör mal, Julia, du kannst nicht deinen Kuchen so haben und den auch noch essen, ja. So, you can't have your cake and eat it too. Und Julia dann so, watch me. Ja, und dann fängt sie das Alter, so schlimm, Alter. Die muss sich doch mal entscheiden, was sie nun sein will, ja. Geht es noch um diesen Gerwald, dass sie da überhaupt was zu sagt? Ja, vor allen Dingen, das ist alles Politik in ihren Augen. Und sie hat das ja auch vorher Five gewusst, Guys. Dass der verrückt ist, ne? Weil er hat sie ja beleidigt. Es ist nur nach Mitternacht, die Themen werden leichter. Fünf Heiratsanträge von 5 Männern hat sie bekommen. Oh. 5 Guys. Ja, hier, Burgers und Fries gab es ja hier auch schon. Pommes. Ah, da ist es. Nun gut. Oh, guck mal, das ist noch ein Foto von Julia. Ja, wollte ich gerade sagen, die Schramm ist aber alt geworden. Es war einer, der ihr so einen Antrag gestellt hat. Ach so. Ich bin richtig Schramm. Der kommt auch aus dem Osten, also passt doch. Wie viel Camille hat er geboten? Ja, Chris, ich habe bei uns in der Twitter-Gruppe noch gerade ein Video gefunden und gepostet. Wenn du möchtest, könntest du noch kurz einblenden. Das ist von dem Aftermath nach den Krawallen bei Rewe. Sieht einfach richtig schlimm aus, Alter. Sieht so richtig schlimm aus. Das ist nur ein Video von Spiegel Online und Twitter blockiert das ein bisschen so. Jetzt wollte ich mir gerade nochmal. Okay. Also dieses 50 Shades of Merkel von der Julia Schramm wurde jedenfalls seit den letzten 473 Tagen nicht mehr gekauft. Und bei Amazon die Verkaufszahl ist 84. Da hat sich der Verlag ganz schön in den Arsch gebissen danach. Also genauso erfolgreich wie... Ja, aber die hat die Bücher ja selbst direkt vom Verlag gekauft und dann verschenkt. Weil ja, ich habe jetzt auch nur, ich hab auch nur die Amazon-Verkaufszahlen hier. Ne? Also, aber bei 100.000 Vorschuss haben die sich halt gedacht, die ist jetzt bei der Piratenpartei vorne dran und die Piratenpartei ist gerade Nee, also das zweite Buch, da war sie schon nicht mehr bei der Piratenpartei. Nee, aber beim ersten, es ging ja auch um das erste mit den 100.000. Ich glaube nicht, dass sie das zweite. Ja, aber das, was er gerade vorgelesen hat, war nicht ihr erstes. Ja. Krass, ja, also, alles komplett rausgerissen, Alter. Diese Barbaren, ey. Ja, diese scheißrechten Wichser. Das war aber wegen Überlebenssachen und so. Die wären da sonst verhungern, hätten die das nicht gemacht. Ja, Chips und Bier. Die Nahrungsmittel wurden verteilt. Auch verteilt. Ja. Also auf dem Boden. Die reden immer von sich, als würden sie da sauber und geordnet ihre Sachen machen und alles schön geordnet ausrauben und nicht zu viel zerstören, weißt du, und dass Zerstörung ja nur ein nötiges Übel ist, ne? Aber wenn man die lässt, ja, wenn man die wirklich mal lässt, so zu handeln, wie sie möchten, komplett frei, ja, dann endet es immer in so einem fucking Chaos. Und das ist so unmöglich. Also, merkt euch doch einfach, Kommunismus und Anarchismus kann nicht funktionieren, geschweige denn in irgendeiner Verbindung zusammen. Das wird nur noch nicht richtig ausprobiert. Wow. Ja, wir haben bloß 70 Mal Sozialismus ausprobiert, das hat jedes Mal nicht geklappt. Aber beim 71. Mal klappt's. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Nationalsozialismus. Ja. Entschuldigung. Ja, Kinders da draußen, wir haben euch alle lieb und so. Ich war heute der Abel als Affe hier und so. Als Abschluss zeigen wir nochmal den GEMA Jesus. Genau. GEMA Jesus. Ja. Seid wie GEMA Jesus, verschwendet euer Leben. Das ist Christian. Das ist und wenn ihr ins Leben zurückkommt, habt ihr 3 Jahre und dann werdet ihr gekreuzigt. Ja. Unser Gast heute, das war der K7, der hat auch einen Channel. Verlinkung ist in der Beschreibung, checkt den mal aus und so. Stimmt, genau, ich weiß mein Channel. Gibt den letzten hier was zu machen, ja, meldet seinen Kanal. Ja. Ja, danke. Im Rahmen des NetzDG verschafft genau. Ihn so zur Popularität. Genau, sag doch mal schnell, was für eine Art von Hasssprache kriegt man denn, wenn man auf deinen Kanal klickt? Quasi. Welche Art von Hasssprache? Es gibt es ja eigentlich. Ja, das heißt ja nichts. Weißt du nicht, wo du anfangen sollst? Es ist weniger konkret politisch und mehr politische Philosophie oder ich habe ein Video über das türkische Verfassungsreferendum gemacht, aber da ist ja interessanterweise unsere Regierung derselben Meinung wie ich. Das heißt ja trotzdem nicht, dass das nicht Hass ist. Ich meine, wir haben so viele Deutsch-Türken, die können das ja auch melden. Also. Ja. Ich habe schon ein paar Hater. Muss positiv sehen. Ist sehr unterhaltsam. Grüße an dich. Das bestätigt ja nur, dass du auf der richtigen Spur bist. Der Hass bestätigt, dass dein Charakter, dein Kanal bestehen muss. Ja, das legitimiert ja auch dann Mars und so, weil Leute mögen den ja auch nicht. Und das ist ein Zeichen, dass er auf einem guten Weg ist. Ja, der hat auch so ein unglaublich erfolgreiches Buch geschrieben. Ein bisschen wasserdicht. Weißt du, solange du kein Buch schreibst, Kasim, und das dich nicht verkauft, das ist alles gut, weißt du. Da. Ja, ich schreibe sobald kein Buch ein. Warum nicht? Jo, nun gut da draußen, lasst euch nicht gendern und immer schön vor den Kulturmarxisten euch in Acht nehmen. Die lauern auf überall. Wiedersehen. Kulturmarxisten! Tschüss. Ciao, ciao. Tschö,